das nimmt da auf. Jetzt können wir schon mal uns einpegeln. Das glauben die uns noch nicht mal, dass wir Kopfschmerzen haben. Das ist. Oh doch. Der Chat nervt mich jetzt schon. Das Blöde ist, so ein. Die Tablette braucht immer so 20 Minuten, bis sie richtig wirkt. Ist aber auch ein scheiß Kopfschmerzmittel. Ja? Also ich will jetzt nichts gegen die Hitze sagen, aber während meines Urlaubs ein bisschen länger wäre irgendwie besser gewesen. Ich habe immer Kopfschmerzen. Also ich habe das, glaube ich, bei mir nicht mal das Wetter. Also es ist tatsächlich so, wie das war heute zu viel in der Sonne. Also die Hitze hätte ich schon noch ertragen zu Hause, aber dadurch, dass ich zu viel unterwegs war in der Sonne, da hat das irgendwie so ein bisschen durchgehauen. Nicht schön. Ich habe ja mit Krümel im Zelt übernachtet. Das war ganz witzig mal wieder. Ja, aber es war wenigstens kühl. Ja, war total angenehm. Das stelle ich mir gar nicht schlecht vor, da drüber bei dem Wetter. War auch nicht zu kühl, also perfekt. Aber wir haben doch irgendwo noch zu unserem, zu dem Zipfelchen hier. Zipfelchen. Oh, jetzt eine schöne Falafel. Gucken wir unsere. Oder damals so einen schönen warmen Tee, weißt du? Ja, so einen, Tee. So einen schönen türkischen Tee. Ach, türkischen habe ich nicht, aber Tee habe ich. Den musst, weißt du, den wieder immer im Dönerhaus kriegst, der auch aus solchen Gläsern serviert wird. Das ist so das Richtige für heute. Hier musst du nach, kannst du jetzt nach Urlaub in Istanbul? Bumm, Stimmung da, ja. Ist auch kostengünstig. Ich habe eine Arbeitskollegin, mit der habe ich geschnackt, die ist Türkin. Die war genau in der Woche in Istanbul. Sie sagt, sie hat morgens aufgewacht und dann sagt sie, das hört sie doch fast schießen und so, weckt sie ihren Mann. Ob er das auch hören würde, sagt er, wieso, das geht schon eine halbe Stunde so. Sagt sie, wieso, das bin ich geweckt? Ja, sagt sie, was soll das ändern? Und der ist auch völlig gelassen geblieben. Ja, aber ist auch so. Sie wollte gleich nach Hause, das ging ja gar nicht, weil du kommst ja nicht mal zum Flughafen. Und sie hat aber viel gesehen, hast du nicht. Also die waren dann mal kurz draußen vorm Hotel, aber war nicht zu sehen. War auch nicht so schlimm. Naja, es sind schon ein paar Leute draufgegangen, sind aber auch so ein paar Leute so blöd gestorben. Ja, auf LiveLeak siehst du ja dann immer die Originalaufnahmen. Da haben sie irgendwie so einen Panzer dann der Armee abgeluchst, haben sich alle draufgesetzt und irgend so ein Typ hat das Ding dann gefahren, konnte es aber nicht richtig steuern. Ja. Ja, und schrammt dann so an der Wand vorbei, wo die stehen. Ja, da kommst du natürlich unter die Kette. Da hast du natürlich auch nicht gerade. Ja, aber ich glaube auch bis heute nicht an diesen. Ich glaube diesen ganzen Putsch nicht, sorry, aber das ist ja albern. 5 Leute machen Putsch mit 3 Flugzeugen. Das ist doch lächerlich. Den ersten, den ich mir holen würde, wäre der Präsident. Den der ich gar nicht. Der im Flugzeug unterwegs ist. Ja, das ist also so ein lächerlicher Putsch. Und der einzige Vorteil davon hat, ist Erdogan. Also sorry, aber das ist für mich immer noch, also sowas von getürkten Putsch habe ich im Leben noch nicht erlebt. Das kann doch, dann glaubt er doch selber nicht, dass ihm das außer seiner eigenen Bevölkerung, die ja völlig Scheiß erzählen kann, dass ihm irgendeiner abnimmt, dass das ein ernster Putsch war. Ja, aber es geht ja nur darum. Das ist völlig egal. Ja, das ist also Goebbels in Reinkultur. So, ich muss mal jetzt starten hier. Politik sollen wir ja nicht machen, das gibt nur Probleme. Das stimmt allerdings. So, zulassen. Ja, komm, bla, zulassen. Na? Was denn für eine Sterntaste? Ja, das ist bei 1000 Mics muss man über die Sterntaste drücken, damit man dann, sagt er mal, ich habe die Sterntaste gedrückt und jetzt sind sie der Held. Müsste jetzt schon da sein. Ja. Jetzt muss ich nochmal eben hier bei Mixerlia DSM 089 gib ihn. Nein, ich will das nirgends vermelden. Mach einfach, dass das geht. So, jetzt sollten alle was hören auf 1000 Mics. Da zeigt er immer an, dass wir zu leise wären, aber das ist, ja, weiß ich nicht. Weißt du, was ich gar nicht, der kommt auch immer dieser Spruch von 1000 Mics irgendwie. Sie sind verbunden. Ja. Ach so. Weil du den Kopfhörer schon aufhast. Nee, ich habe den Sound ausgeschaltet. Ah, perfekt. Zu leise, siehst du, das habe ich mir gedacht, dann mache ich das jetzt doch hoch auf 42 oder 50, so. Jetzt muss es aber laut genug sein. Wir sind so leise, weil wir Kopfschmerzen haben. Wir halten uns heute ja, wirklich genau, zurück. Ja, genau, wir sprechen so. Nee, also jetzt müsste es besser sein. Für die Konservenhörer müsst ihr jetzt mit leben. Dafür habt ihr ja mal 2 Minuten mehr zu hören. Aber ich muss mal eben gucken. Das Thema war heute, die Gurke ist unten und Politik. Ja, nee, jetzt müssen wir laut genug eigentlich rüberkommen. Also das ist, mehr macht keinen Sinn. Ich habe es jetzt nämlich auf der Lautstärke, die wir sonst auch haben. Ich hätte es nochmal leise ausprobiert, weil ich dachte, nee, dann haben wir das Grundrauschen so laut mit drin. Hm, wollte ich nicht. Egal. So, nicht so mal da. Ist nicht lauter. Leise? Ja, okay. Dann probieren wir das nochmal einmal. Ich mache nochmal 1000 Mics kurz mal aus. Fahr das weg und starte das jetzt echt nochmal mit Webtelefon neu. Wäre ja auch schlecht, wenn das von Anfang an funktionieren würde. Wir wollen ja nicht übertreiben. Zulassen und Sterntaste und jetzt sind wir auf 1000 Mal. Also ich kann auch gar nicht mehr einstellen hier als das, was jetzt so ist. Wenn das leise ist, ist doof. So sagt noch einer was da? Ist besser? Jemand findet's okay. Okay, da immerhin. Vielleicht mal einmal ausmachen, neu anmachen, vielleicht wird's dann auch lauter. Ich habe es jetzt nochmal einen lauter gedreht, aber mehr sehe ich jetzt nicht mehr so als richtig sinnvoll. Wie ist jetzt, Kinders? Nee, nichts näher am Mikro. Ja, welches Mikro willst du rein? Nee, das ist schon... Es hängt praktisch unter der Nase. Einfach den Lautsprecher hochdrehen, ja, das ist auch eine gute Idee. Also ich habe jetzt auf 90 hochgedreht, also wenn jetzt nicht geht, sorry, Kinders, aber nee, ich muss auch mal zurück, sonst... Mann, nee, jetzt ist alles gut. Ich lasse das jetzt auf 50, okay. So hatten wir es vorher auch. Bei 1000 Mic, sonst nehmt MixLR, da ist das, glaube ich, einfacher zu handeln. Okay, das haben wir. Bis 100 geht. Was haben wir noch? Irgendwer erzählt ja auch wieder von wir hatten ja heute die kleinen Mützchen nochmal im Gespräch. Ich muss nochmal eins unserer Karten aufmachen hier, die wir irgendwann bekommen haben. Ach herrlich, sie geht immer. Sie funktioniert immer noch. Fiel mir so ein, dass wir heute über dieses kleine Mützchen herumalberten, das wir aus Bayern mal bekommen haben. Das war die passende Karte dazu. Mit Sound. Ich habe nur gemerkt, wie versaut eigentlich unsere Hörer sind. Ich poste ein ganz normales Fahrradbild und schon geht's ab, oder? Ja, das war ging wirklich gut los. Deswegen hatte ich auch nochmal dieses Kärtchen rausgeholt. Ich wundere mich aber immer noch, ich gucke im Hintergrund gerade da, sie braucht die Kopfhörer, das ist immer noch zu wenig. Also lauter, ich weiß das, aber bei 1000 Mics auch immer schon so ein bisschen problematisch gewesen, weil 1000 Mics auch nicht die Möglichkeit hat, irgendwo mal zu sagen, ich will jetzt mal lauter machen. Da sind die irgendwie zu doof zu. Dann begrüßen wir gleich mal den Chat. Ach, warte mal. Aha. Echo reduzieren. Und fragen mal, wer uns normal hört, in normaler Lautstärke. Ah, jetzt habe ich es höher gedreht. Oh. Man kann das in den Einstellungen von dem komischen Jetzt, wow. Ja, wie heißt es? Schrei nicht so rein, ey. Mir fliegt hier immer das Ohr weg. Das ist dieses Flash, da kann man das nochmal einzeln nach. Jetzt sind wir wahrscheinlich zu laut. Ja, dann müsst ihr da jetzt mitleben. Also leiser machen. Müsst ihr leiser machen. Wir machen jetzt hier keinen Technik-Podcast wieder auf. So. Bevor du jetzt dazu kommst, wir begrüßen wie immer den Chat. Ja. Heute natürlich wieder unser Stammhörer Halfer, H-Michel ist da, Hassel, Interceptor, J682, Katrin und Gerwin, Lightning Angel. Oh, ich muss das ist neu, oder? Marple, cool. Mr. Stringer, Grüße von hier, Schlemmerkescher auch da und der Stellinger natürlich. Hast du alle? Ja, ich hab sie. Die alte Garde und ein paar Neulinge. Ich muss dich leiser drehen, du schreist heute so. Ich. So, kein Problem. Karten. Weil wir Karten kriegen, die will ich auch immer mal erwähnt haben, weil das finde ich immer wieder schön. Guck mal, wir haben extra gewartet, bis sie die Kopfhörer drin hat und dann laut gedreht. So, erste Karte kam von Halfor aus Tallinn. Genau. Hat sogar jeder eine bekommen. Ja. Dann haben wir eine von Zakir bekommen. Bisschen irritiert war ich schon, weil er so wirklich, hast ja selbst auch gelesen, aber eben mitteilte, dass sein Vater gerade verstorben ist. Also von uns nochmal wirklich Beileid. Also kann ich mir vorstellen, wie es einem dann geht. Ging ein bisschen, also ja. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie im Nebensatz. Ja, war schon komisch. Und dann ging es weiter mit dem Thema. Ja, von uns also nochmal, ne? Ja, Kopf hoch. Gedenken, Beileid. Passiert. So, was haben wir noch? Dann haben wir eine bekommen von Etibacht-Fan aus Pakistan. Da haben wir schon einen Artikel zugeschrieben. Da ziehe ich auch immer noch den Hut vor, da auf 4.500 Meter beim K2 eine Karte zu schicken. Ey. Wie cool ist das denn? Ich finde es eine ganz gute Idee, dass wir versuchen sollten, ihn da auch mal zu Wort kommen zu lassen. Weil das ist nicht mal eben so dahin. Ne? Das ist eine gewisse Vorbereitung. Ja, ja. Ja. Also er hat ja auch diesen Earthcache gemacht. Ich habe ihn jetzt hier nicht vor mir, aber das hatte ich in dem Artikel auch geschrieben. Sucht selber auf unserer Seite. Der Earthcache liegt seit 2005 und er war der Dritte, der den gemacht hat. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Also nichts, was man sich mit Geld erkaufen kann, weil sonst wäre mit Sicherheit schon viel mehr da gewesen. Also nicht einfach ein bisschen erhöhter Aufwand oder schmeißt du ein bisschen Geld drauf, so wie bei dem in Brasilien da, wo du einfach mal viel Geld hinlegst und dann wirst du da schon hingekarrt zum Cache, sondern nee, zu Fuß auf so einem Gletscher da irgendwie bis 4.500 Meter Höhe. Alter Vogel, ey. Also das war schon, fand ich schon sehr beeindruckend. Das war jetzt auch kein, weißt du noch, wie der Berg hieß? Das ist der K2, der heißt so. Ja, der, ne, Welches, das war ja schon ein Basislager auf 4000. Du musst dich bis, also ja, die Höhenkrankheit geht irgendwie, du musst ja ein bisschen dranbleiben. Vorher schon dich irgendwo. Genau, alles über 2,5 oder so. Und ja, dann geht's aber rapide schnell hoch. Da gehst du nicht einfach mal so hin. Nee, wir müssen ihn da auch nochmal irgendwann, da müssen wir mal einen Termin finden, dass wir uns irgendwo mal sehen und uns zusammensetzen. Das möchte ich auch nochmal erzählt bekommen. Und das ist schon ein Abenteuer, glaube ich, was er da hingelegt hat. Also der allererste Güte. Also das ist eine Karte, hat man sich einfach sehr drüber auch. Ich meine, ich freue mich über jede Karte, aber das war schon mal wieder was ein bisschen Besonderes. Ja. Dann eine von Henny R. aus Lübbenau-Spreewald. Furchtbar. Aus einer Location natürlich Brauhaus. Im Spreewald war ich mal. Die hatten so, da gibt's ja diese Spreewaldgurke. Ja. Und die haben tatsächlich so Schlüsselanhänger als Spreewaldgurke. Oh, und damals gab's auch diese Büchse. Also wie eine Getränkebüchse, ja, die machst du auf, da war eine Spreewaldgurke drin. Ja, die sind ja berühmt, die Dinger. Ich meine, ich habe mich sowieso gewundert, also die nächste passt da auch noch gut zu. Wattfraß zwischen Aurich und Nordsee, hat er geschrieben. Wie viele deutsche Karten gekommen sind? Mhm. Also sind doch viele auch im Land geblieben zum Urlaub waren. Da kam Hamichel. Was hat mir da aufgeschrieben? Soundkarte? Ach ja, genau, Hamichel, der hat auch eine geile Karte. Aus Cuxhaven. Da musstest du so QR-Code scannen. Hast du das mal probiert? Ich habe den hier rüber geschoben. Nein. Die mäht dann. Ach so. Also dann hörst du so ein Schaf mäh machen. Das ist auch ziemlich geil. Wie soll ich denn den, kann ich einen QR? Ach so, hätte ich mit dem anderen scannen können, aus der PDF. Du scannst den QR-Code ab Scheiße, und der macht daraus einen Link und dann kommst du auf so eine Seite, die mäht dich voll. Das ist, fand ich schon ziemlich geil. Mir fällt gerade, ich muss mal reingrätschen, mir fällt gerade was ein. Wir könnten auch mal so wieder so einen Tracer in Gefahr machen. Da besteigen wir den Kilimandscharo in Afrika. Der soll ja langweilig, langweilig. Der, ja, das weiß ja keiner. Das weiß ja keiner. Das stimmt. Wir lassen uns da hochbringen. Ja, da kannst du wirklich, irgendeiner hat mal gesagt, wenn du einen guten Tag erwischst, gutes Wetter, das ist relativ häufig, kannst du mit normalen Sportausrüstung da hochlatschen. Ich lese gerade, was gibt es da als Alternative hier, der nicht so anstrengende K2? Also gibt's noch einen Cache da tatsächlich. Nehmen wir mit in die Links auf jeden Fall. Was ich gerade lese, ist hier, bis Marpel schreibt auch gerade, da waren wir mal genau in Lübbenau. Ja, jetzt waren sie gerade in Hitzacker, die haben auch sehr seltsame Urlaubsorte, ja, stelle ich fest. Wahrscheinlich waren sie auch schon auf dem K2 oder so, oder hier Popo-Katapil. Was haben wir noch? Karte von Sascha und Manuela von Koblenz oben auf der Festung. Das fand ich schön, das kannte ich sogar mal. Da war ich ja auch mal zum Event, zum ersten, das sie da gemacht haben. Ist das jetzt eigentlich das zweite oder das dritte gewesen? Weil ich war ja auch auf diesen in Koblenz auf dem Winter. Dann waren wir auf demselben Event. Nee, ich war auf dem ersten. Ja, also ich war auch auf dem Mega in Koblenz. Ja, ich war auf dem ersten Mega in Koblenz. Dies war ja das zweite. Dann war ich auf dem zweiten, weil es dieses Jahr das dritte. Ich war dieses Jahr nicht da. Ach so, meinst du das? Das kann sein. Das weiß ich nicht so genau. Ich war damals, als du mit der Bahn hoch musstest zur Festung und so. Und also am dritten Tag gab es diese Schifffahrt über die Mosel darüber und so. Das war ganz gut. Guck mal, Wesel, da waren ja auch. Das haben wir ja gemerkt, ja. Das so viel erinnere ich mich noch. Ja, das ist ja auch der Hotspot in der Lüneburger Heide. Das ist der Berg schlechthin, ja. Genau. K2, Himalaya Eis. Und die letzte ist von Dr. Ringding von Helgoland. Also auch noch eine deutsche Karte. Also sind echt viele Karten gekommen und viele deutsche. Also vielen Dank nochmal dafür und immer gerne weiter. Also Postkarten ist immer noch das Geilste, ist die beste Belohnung, die wir uns hier wünschen. Ja, vor allen Dingen immer schöne witzige Karten, ne? Also es hat noch nie jemand gebracht. Ich habe dir übrigens auch eine Karte geschickt. Ja, die habe ich jetzt, stimmt, die habe ich nicht ich finde witzig gar nicht, also ist natürlich cool, wenn das witzige Karten sind, aber mir reicht eigentlich auch so, Hauptsache sind Koordinaten drauf, dass ich so ein bisschen nachstalken kann, dann finde ich das schon, bin ich schon vollkommen zufrieden. Ich war nämlich im Foltermuseum irgendwo in Kärnten und hat gedacht, das passt so, weil unser Podcast ist ja auch ein bisschen Folter. Wir sind aber besser ausgestattet. Richtig. Oh, was ist da? Für Tracer in Gefahr kommt gerade da ein Link. Popo. Da gehe ich nicht hin. Das fängt mit Popo an, da klickt da nicht drauf. Popo Katepetl, doch, da hatte ich auch schon mal irgendwie von gehört. Gut, jetzt geht der auf dieser Seite auf. Das ist wieder sehr schön. Ich ziehe den mal hier rüber, dass wir jetzt mal gucken können. Die Neuerungen interessieren mich. Mexiko, wer will das? Ah ja, okay. Ja, das ist schon ein Risiko, so hinzufahren, dann gibt's ja kein vernünftiges Essen und Trinken. Heißt das nicht Finger im Po Mexiko, Popo? Ja, oder steckst du Finger in Po Dresden, dann bist du in Dresden. Das haben wir vorhin auch einmal gehört. Und man, zu anal kommt man weit. So, dann sind wir schon, guck mal, das war schon zur letzten Folge und kartenmäßig alles. Ich finde, du hast das diesmal gut geordnet. Ach so, eins fehlt noch. Das haben wir aber abgehalten, das Event. Ja, aber trotzdem muss man ja echt mal sagen, also tatsächlich, wir haben ja jetzt auch unser Event veranstaltet, unser erstes, und es war... Normal, war okay. Wir hatten Glück. Ja, das stimmt. Ich hatte gerade mitgelesen da im Chat, deswegen war ich das so irritiert. Nee, also erstmal wurde abgelehnt, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Also ehrlich, das fand ich schon... Dass kein Cash in Naturschutzgebiet kommt, ne? Das will ich ja alles noch verstehen. Die jetzt aber trotzdem da liegen, also. Ja, das kommt noch dazu, der ganze Power Trail sogar. Also, ja, okay, will ich trotzdem nicht zu sagen. Aber das jetzt ernsthaft auch noch beim Event. Ich meine, wir treffen uns da und dass wir uns dann da nicht mitten in den Wicken treffen, das sieht man doch an den Koordinaten des Events. Dann fällt einem vielleicht auf, ach, es will sie da Berg. Tippt man zur Not, wenn man wirklich so genau hinguckt, dann tippt auch ein Reviewer vielleicht mal zur Not Wilseder Berg ein und dann sieht er, dass Rentner da kutschenweise hingekarrt werden. Also ich fand's, nee, sorry, aber das fand ich ein bisschen... Naja, wir haben's ja dann mit der Naturschutzbehörde da durchbekommen, der ja. War ja ganz verständnisvoll, insofern... Die hatte eher das Gefühl, machten sich ja schon fast drüber lustig. Also ja. So den Text, den er da geschrieben hat, war auch schon so ein bisschen, wo ich dachte, der fühlt sich auch nur genervt durch so eine dämliche Anfrage. Ja, ich fand aber ganz gut, dass er geantwortet hat. Ja, das ja. Sonst wäre es ein bisschen problematisch gewesen. Aber du siehst jetzt, unser Ruf eilt uns voraus. Ja, wir können also nicht einfach so ein Event machen. Ja. Wir sind ja die Mega-Crasher. Also bei den eigenen Events auch aufpassen. Halbverwahrung muss in Dänemark auf dem Mega. Es ist ja gut angekommen. Es ist ein einziger hat sich beschwert, weil wir nicht klar genug Stellung genommen hätten, was passiert, wenn mehr als 40 Anmeldungen sind. Ja, da dachte ich mir so, wenn er so blöd ist, dass er das immer noch nicht begriffen hat, dass man dann einfach als getarnter Rentner kommt, dann ist es auch besser, wenn er nicht kommt. Ja, aber was passiert, hast du ja gesehen. Die Polizei war ja da. Ja. Der 41. Und wir waren ja zum Glück immer nur 40 gleichzeitig da. Das fand ich immer noch das Deswegen waren die Mädels da, um den dann mit abzunehmen. Man muss das mal beschreiben. Wir waren dann also wirklich da angefangen. Und dann kommt da ernsthaft... Zwei berittene Polizisten. Und die sahen auch noch knackig aus, muss man auch mal sagen. Das muss man sagen. Ich habe echt gedacht, da hat einer zwei Stripperinnen bestellt. Also ich will die jetzt gar nicht schlecht machen, sondern die sahen wirklich gut aus. Mit das, Pferd, das wäre immer ganz toll. Ja, ich hätte die gar nicht als Polizistin eingeordnet, ehrlich. Ich dachte, das kann doch nicht angehen. Das sah ja aus wie die Werbeabteilung von der Polizei, ehrlich. Ja. Und dann haben wir erst gedacht, die wollen jetzt nicht ernsthaft kontrollieren, ob wir nur mit 40 Leuten da sind. Der Gedanke kann einem dann ja schon kommen. Aber siehe an, es war eine Cacherin davon, ne? Eine war, glaube ich, nur Cacherin. Du, ich hatte ein bisschen Respekt vor den Pferden. Ja, die haben mich auch, gar nicht. Hat mich auch gar nicht angegriffen, das Teil. Ich glaube, eine Cacherin, ja. Ja, genau, eine Cacherin und die sind die ganze Zeit da geblieben. Die waren da fast eine Stunde, waren die da bestimmt auch. Ja, die haben also ja auch geguckt, dass da nichts passiert und der Polizeischutz ist ganz gut. Muss man dazu sagen, die reiten also tatsächlich da polizeimäßig Streife wohl im Sommer, 6 Wochen, sagte sie oder so. Ja. Und gucken, weil da doch was los ist in der Gegend, dass da nichts passiert. Sie sagte aber schon, dass der Rentner keinen Herzinfarkt bekommt. Ich wollte ja sagen, ich fragte auch so, ist ein bisschen wie Urlaub. Er sagt sie, ja, ist schon schöner Dienst. Ansonsten sind sie nämlich bei Fußball und ähnlichen Spielen bei den Raudis eingesetzt. Also die genießen das auch ganz gut. Aber ich fand schon eine saucoole Aktion, dass da plötzlich zwei Politessen ankommen mit ihren Pferden. Also das fand ich irgendwie schon echt abgefahren. Das können wir eigentlich gar nicht mehr toppen, oder? Nee. Außer irgend so Fallschirmspringer. Das war auch sofort mein Gedanke, das kannst du doch keinem erzählen, das glaubt dir doch keiner. Und wo Miss Marple gerade sagt, die heute irgendwie nur Marple heißt, wo ist das Miss hin? Stimmt. Das Thema Logbuch sorgte ja auch für gewisse Kontroversitäten. Ah ja, es war kein Logbuch da. Da haben wirklich, also Heike sagt auch nochmal, einige nachgefragt. Ja, also jetzt nochmal für alle, die auch künftig ein Event machen müssen. Ein Event benötigt kein Logbuch. Das sind keine Politessen, um Gottes Willen. Guck mal, in Großschrift mit dem Ausrufezeichen dahinter. Nee, Politessen sind das nicht. Was sind denn das? Polizistinnen oder Politessen gesagt? Hauptkommissarinnen? Ja, wieso ist das falsch? Ja, das sind Politessen, schreiben Parksünde oder so auf. Oh. Das waren Polizistinnen, die hatten ja auch mehrere Sterne drauf. Also jetzt haben wir es uns wieder verscherzt. Oh mein Gott. Verdammt. Also das ist dann, weiß ich nicht, was sind die dann, Oberkommissar, nee, Kommissar nicht, Ober, weiß ich nicht. Ich glaube ja immer noch, dass die ernsthaft mehr für die Public Relations-Abteilung gearbeitet hat. Die sahen einfach zu perfekt aus für zwei Polizisten. Dazu auch noch richtig klasse Pferde, die sahen auch gut aus. Also das war ja wie, die beiden hätte ein Foto machen können und hätte Werbung für Nachwuchs mitmachen können. Also nicht für Nachwuchs erzeugen, sondern für Polizeinachwuchs bekommen. Boah, Polizeinachwuchs, ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, möchtest du zur Polizei gehen? Das nee, aber ich sag ja, aber die beiden sahen klasse aus, die machten ja auf dem Pferd auch eine richtig gute Figur, also wirklich, das war wie Werbung, die beiden da oben. Das müsst ihr euch einfach so vorstellen, wie so eine Bundeswehrwerbung, wo dann eine, was weiß ich, eine Hauptfeldwebelfrau, Hauptfeldwebelin, wie nennt man das, Frau Hauptfeldwebel, erklärt, wie toll das dann so ist. Und jetzt denkt euch alle nochmal zurück an eure Grundausbildung, wie toll es da war. Oh, da steht jetzt aber gerade, was will sie wissen hier, wo waren die Sterne und welche Farbe? Na, auf der Schulter müssen die Sterne gewesen sein. Weißt du, welche Farbe? Die Uniform war ja komplett in blau gehalten. Insofern sind die Sterne dann in hellblau oder wie auch immer. Ach, also, ja, stimmt. Die sind farblich wie die Uniform, ne? Mhm. Das muss der Bullenherr da eigentlich wieder wissen. Ah, nee, der hat schon abgeschaltet. Der kann das mit den Polizisten. Jetzt wirst du wie Silber oder Gold. Ich glaube, da verwechselst du was mit der Bundeswehr. Ja. Die Sterne waren, die sind, glaube ich, dann auch blau. Ich weiß es aber gar nicht. Naja, auf jeden Fall kamen also diese zwei Polizistinnen auch noch dazu. Die waren auch super nett. Die haben wirklich auch gute Außenarbeit für die Polizei gemacht. Ja. Jeder, der Fragen zu Pferd, Einsatz, irgendwas hatte, die hatten eine Geduld. Die haben da alles beantwortet. Die Pferde hatten sowieso die Ruhe weg. Also, ja, bis zu unserem Foto, ne? Ja gut, weil was stellst du dich auch davor? Das wollte mit aufs Bild. Ja. Oh Mann, ich gucke jetzt nochmal, ob ich das auf dem Foto sehe. Wie viele Bilder habe ich hier eigentlich gemacht von deinen Tracking-Nummern? Wir haben ja auch ein Bild dazu veröffentlicht, also von daher kann man auch auf unserer Seite finden. Genau. Ja, dann haben wir das Event eigentlich gleich so mit ab. Achso, was ich auch sehr schön fand, was auch eine oder andere, glaube ich, ganz gut gefiel. Nee, ich glaube, wir müssen es nochmal wiederholen. Also nochmal, kein Logbuch auf einem Event. Wir hatten zwar. Achso, wir waren ja noch bei dem Logbuch. Er hat gesagt, irgendwer sagt, ja, den kann doch jeder das loggen. Ja, kann auch jeder. Ja, kann er. Weil und mit dem soll er doch machen, das ist mir doch völlig egal. Mit dem Attended loggst du es ja praktisch. Also das ist mir auch völlig egal. Wir haben aber natürlich ein Gewinnspiel gemacht. Ja, also wo hatten sie die Sterne? Auf den Schulterklappen, das sieht man hier nämlich. Ja. Aber man sieht die Sterne jetzt nicht. Wobei irgendwer sagte, deine Hände sind nicht zu sehen und die Polizistin guckt dich sehr überrascht an auf dem Bild. Das stimmt, ich habe die Bilder auch nochmal alle drei mit Heike zusammen angeguckt. Die guckt dich wirklich an, als hättest du gerade irgendwas Unartiges, um das mal so zu formulieren, gemacht. Und ich musste mich dieses Pferdes erwehren, was von hinten erst sanft gegen meinen Rücken stupste und dann doch etwas stärker. Ach, du hast die Bilder auch gar nicht gesehen. Ich schick dir die nochmal zu. Also es ist nicht nur auf dem einen, sondern auf drei Bildern guckt sie dich wirklich an, als hättest du gerade von hinten irgendwie ihren Hintern gepackt. Also wirklich so völlig schockiert und überrascht. Man kennt mich halt. Aber fröhlich überrascht, also musst gut hingefasst haben. Man kennt mich halt. Also für unser Logbuch war dann praktisch das Gewinnspiel. Da konnte sich jeder, der sich da eintragen wollte irgendwo, konnte sich da seinen Nick hinterlassen. Das war dann praktisch unser nicht vorhandenes Logbuch. Genau. So. War also perfektes Event. Achso, wir haben sich auch viele gefreut, dass das endlich mal ein Event war, das eben, wo keine Punkteabgreifer kamen, weil schlicht und ergreifend musste man mindestens 4 Kilometer hinter sich bringen, um bei dem Event teilzunehmen. Und zwar ohne Auto oder irgendwas anderem Motorisierten, sonst hätten die beiden Polizistinnen demjenigen schon in den Hintern getreten, wenn er da mit dem Auto angekommen wäre oder mit dem Motorrad. Achso, brauchen wir nicht erwähnen. Was? Als wir dann zusammengegangen kamen, dann haben irgendwelche Leute mit einer schwarzen Flagge. Ach, die komische, diese Nazi-Gedenkgruppe aus Torstedt, die 3-4, der hat den nicht. Also, deplatziert. Das war wirklich die Anti-Werbung schlechthin für ihre Nazi-Gruppe. Die zogen da mit einer Flagge rüber und guckten dann mal in die Weite und dann gingen sie auch weiter. Haben sie auch mal die schöne lila Farbe angeschaut. Und guck mal, das stimmt. Die eine hat bestimmt gedacht, das ist der Typ von den Fahndungsfotos. Ja, deine Mutter, ja. Bekannt dafür, ja. Nee, also und dann hat das Wetter ja auch noch gehalten. Das heißt, selbst der Rückweg bis zum Auto bin ich ja noch gelaufen. Ich war, glaube ich, einer der wenigen, die mit Heike ganz zu Fuß da waren, nicht mit dem Fahrrad. Und am Auto angekommen, fing es an zu tropfen. Also es war perfekt. Ja, und beim Grillen war es dann auch wieder. Da war es wieder trocken. Also Wetter hat sich auch gehalten. Also wir haben wirklich scheiß Glück gehabt mit dem Event. Lieber Wettergott. Ja, muss man so sagen. War richtig, richtig gut. Irgendwer fragte nach der Wiederholung, habe ich auch schon so gedacht, da könnte man auch eine Winter-Edition von machen. Wie geil ist das auf dem Wilseder Berg im Winter? Sich zu treffen, muss eigentlich auch ganz cool sein. Ja, dann sind aber wieder ein paar Leute 3 Wochen krank, ne? Ich erinnere an unseren Videodreh. Aber dann ist aber wenigstens mal keine Sau da. Diesmal war ja doch ganz schön viel Rentnerverkehr da oben oder wie ich's. Okay, ich bin auch im Überlegen. Ich bin ja eher so der Typ gegen zwei Standorte nochmal wiederholen. Das propagandiere ich ja auch immer bei Megas. Aber ja, aber Wildwilder Berge ist schon was Besonderes. Fand ich auch. Irgendwer schrieb das auch. Fand ich auch. Ist eigentlich schon eine besondere Location, weil du eben nicht so einfach hinkommst. Oder wir suchen uns wieder was, wo du so mindestens 3-4 Kilometer zu Fuß hin musst. Das finde ich schon cool. Hm. Das hat schon was. Also alles andere ist langweilig. Dann kommen die Punkteabgreifer wieder, die kommen danach für Viertelstunde. Ich muss wieder los. Ja, dann kommt noch gar nicht erst. Weißt du, das passiert ja im Wilsener Berg im Winter erst recht nicht. Im Sommer schon nicht, aber im Winter erst recht nicht. Brocken im Harz gibt's doch schon irgendwie was. Ja, Brocken im Harz wird ja schon gelaufen. Genau, wird gerade, kommt gerade aus dem Chat vom Bullenherde. Da gibt's ja schon so zwei, drei Winter-Events. Das ist dann ja auch irgendwie. Ich könnte in dem Falafelladen machen, wo ich heute war. Ja, aber da kommst du vermutlich mit dem Auto hin. Ja, aber da kommen nicht so viele hin. Ja, wir werden auf jeden Fall mal überlegen. Da irgendwas wird nochmal kommen. So, was haben wir noch? Was kommt denn jetzt überhaupt? Wir fangen ja gar nicht erst an. Urlaub. Urlaub hatten wir, siehst du. Ja. Bei mir ist gar nicht viel zu erzählen. Einmal quer durch Deutschland. Ich habe gesehen, dass Interceptor echt ist. Oder ist ein gut gemachter Roboter. Ich habe gestern Terminator geschaut. Vielleicht hast du geguckt, aber nicht irgendwie. Ja, nee. Also war ein schöner Nachmittag. Ich glaube, wir haben da 4 Stunden gesehen. Das war so Satz. Erst haben wir viel Vibe getroffen in Münster. Da haben wir, glaube ich, 4 Stunden im Dübbelten oder wie das hieß, gesessen. Dann haben wir Sepp und Bertha in Regensburg getroffen. In Bayern, nicht in Franken, habe ich gelernt. Dann warst du noch mit Thilo im Zoo. Ach, Thilo und Zoo auch nochmal. Stimmt, das war auch nochmal 3-4 Stunden. Also irgendwie waren das immer alles 3-4 Stunden. Wenn also egal wo war, aber überall auch Lohn. Und ich war mit Thilo im Urlaub. Ja. So einfach ist es. Also man trifft irgendwie so alle. Das war schon komisch, diesen Urlaub. Aber ansonsten aus dem Urlaub selber habe ich sonst, ich habe da ja auch einen kurzen Podcast mal eingeschoben für die, die so gar nicht ohne Podcast auskommen. Ich glaube, den mache ich nächstes Mal nochmal anders. Der ist doch ein bisschen zu kurz, wenn man das nur so tagebuchmäßig macht. Muss ich mal sehen. Also ich muss sagen, mir ist aufgefallen bei in Urlaubsregionen, wir waren ja wie gesagt unten in Österreich, wenn du so in einer Urlaubsregion bist, dann hast du eigentlich kaum gute Dosen und auch beschissen gepflegte Dosen. Das ist... Ja, aber hast du dir vorher wirklich spezielle Caches rausgesucht? Nö, ich habe meine App. Nee, das mache ich ja nicht. Ich mache ja dann meine App an, guck, was ist da so in der Nähe. Ja. Das klar, hat es. Hast du wenn du oben auf dem Berg bist, hast du natürlich die Aussicht und da ist es mit der Dose ja fast egal, aber auch da war das Logbuch voll oder musste ersetzt werden, aber alles, was so da rumlag, also da bin ich hier aus dem Hamburger Raum ein bisschen was anderes. Okay, vielleicht gibt's hier auch genauso viel schlechte, aber ja, hier gibt's auch relativ viel gute. Du suchst hier aber auch vielleicht spezieller. Also ich habe in Münster, war das in Münster, diese Hanseklamm? Ja, ich meine, das war in Münster, da war der einzige richtig guter. Das war so eine uralte, zwischen den Häuserzeilen, wo das Wasser so abgelaufen ist. Vermutlich war das früher tatsächlich Kloake oder sowas. Mhm. Und da konntest du, also ernsthaft, ich weiß nicht, wie viel Kilometer das da reinging. Man musste nur so ein paar hundert Meter, aber das Ding war schon cool. Also du hast gerade so in der Breite da reingepasst, unter dir so eine Rinne, wo sonst das Wasser runterlief. Das war trocken allerdings. Und dann konntest du zwischen den Häusern durch, ohne dass sich da so richtig einer sieht. Also war ziemlich abgefahren, aber es war auch der einzige, wo man so sagte, ja, der hat was Besonderes. In Regensburg hatten wir gar nichts, glaube ich. Da war es so enttäuschend, an dieser steinernen Brücke liegt ja einer. Und das ist doch wirklich... Da liegen noch mehrere, ne? Naja, aber einer hat irgendwie, heißt sogar die steinerne Brücke. Ja, genau, der hat 3 Stationen oder sowas, ne? Ja, das war fand ich auch nicht so, nee, ich fand in Regensburg alle, die waren alle auch nicht schlecht, ja. Bis auf diese komischen Multis, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ansonsten waren die nicht schlecht. Ein guter war, da musstest du auf die Kirchturmspitze. Die war schon, das ist jetzt nichts gegen Hamburgs 544-2, aber du musstest schon teilweise da fast auf allen Vieren hoch. Das war schon ziemlich cool, das kleine Stück da hoch. Okay. Die war gut. Aber ansonsten war auch da nichts. Vielleicht auch, haben wir auch einfach schon zu viel gesehen. Nee, das hätte mich auch früher nicht angefasst. Also in Merseburg waren noch die schönsten, weil da noch so Lost Place-mäßig eher mal was war. Also nicht so das Place, was die heute verstehen, 48 Stunden mit 247 Stationen, sondern da war halt dann schon mal 3 Stationen, das führte dich in so einen ganz abgelegenen Garten mit einem alten Haus drin, war schon cool. Jetzt muss ich, ganz kann ich dir sagen, Mr. Stringer, warum wir uns am Urlaubsort nicht vorher die Rosinen aussuchen, weil wir einfach dahin fahren, um Urlaub zu machen. Ja, genau. Und dann gucken wir einfach drauf. Ansonsten würde ich ja einen Geocaching-Urlaub machen. Ja. Kann man so oder so sehen. Aber das bei uns geht das gar nicht, weil wir wollen da was sehen, wir wollen da entspannen. Ja. Und wenn dann einer da in der Nähe ist, dann nehmen wir den mit. Genau. Also da pick ich dann aber auch schon raus, anhand der Bewertung GC Vot oder wie auch immer. Oder an der Beschreibung, wenn da steht hier ein Nano an der Abflussrinne, okay, dann lasse ich den aber auch schon liegen. Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Wir nehmen dann alles, was wir unterwegs liest, wenn wir Zeit haben. Wir haben es auch schon mal anders gemacht. Wir haben mal, also Nothing But Stone sowieso, da sind wir ja nur wegen dem Cache hochgefahren, das war mal ganz außen vor. Aber wir haben auch auf Teneriffa haben wir das so gemacht. Da haben wir uns tatsächlich 7, 8 Caches vorher rausgesucht, ganz besondere. Weil wir auch wussten, da hatten wir vorher in der Zeitung, in diesem, ich glaube damals war es noch dieses Geocaching-Magazin oder so, so einen Bericht gehabt, wo mit Bildern, wo man wusste, okay, da musst du echt mal hin, wenn du schon da bist. Da haben wir es tatsächlich gemacht. Da sind wir auch viel nach Cache, hatten wir Leihwagen, eine Woche Urlaub und da haben wir gesagt, wir gucken uns die Insel an, aber wir nehmen uns auch ein, zwei Tage so für wirklich gute Caches. Das hat sich gelohnt, muss ich sagen. Das kann man auch so machen. Ich hatte das am Anfang auch so gemacht, als Krümel noch nicht da war, mit meiner Frau. Aber habe dann auch festgestellt, dass ich dann irgendwie so einen Zwang hatte. Dass man hat sich dann zu viel rausgeholt. Dann musst du unbedingt... Willst du den auch nicht liegen lassen, weil du nicht mehr hinkommst? Genau. Auf Rodos ist mir das aufgefallen. Also waren da irgendwie 37 Grad, aber den hatten wir rausgesucht. Dann haben wir uns da hingequält mit dem Mietwagen, haben durchgeschwitzt. Ja, und der war okay, aber es hatte auch irgendwie so einen Zwang. Und das machen wir halt heutzutage nicht mehr. Ah, guck mal, da ist auch ein Link, den werde ich mit aufnehmen hier vom Geocaching-Magazin aus 2011, oder? Schon ein bisschen her, da war das über Teneriffa. So, hallo Sascha, zurück ins Saarland, der Gruß. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Carsten hat mich auch angesprochen und meinte, ich solle mal was über Pokémon Go erzählen. Nee. Mir ist es überall aufgefallen. Also wirklich, wenn du so Hotspots hast. Ach so, meinst du, dass das alles auf, okay, ja. Wo waren wir denn? In Villach muss, das scheint immer so Hotspots zu geben und dann hängen die Jugendlichen da so rum mit ihren Handys und dann merkst du das schon. Das hast du aber falsch formuliert mit den Jugendlichen. Glaub mir, wir haben das gesehen an der Walhalla in Regensburg. Egal welches Alter. Familie mit Kindern. Ich hätte dieses Kind aus dem Kinderwagen nehmen können. Das hätten die nicht mitgekriegt. Also ernsthaft, so aus wie Zombiehausen da oben. Wir haben uns auf eine Bank gesetzt und haben uns das wirklich mal eine halbe Stunde angeguckt. Also unfassbar. Sollen sie ja machen, was sie wollen, aber es wirkt echt spastisch. Ja. Da, so sind Gebäude und keiner guckt sich das an. Ich habe jetzt ein Video gesehen aus Südkorea oder so, dass ich kenne es ja auch nicht, irgend so ein komisches Ding irgendwo entsprungen und Massen bewegen sich plötzlich dahin, um das zu fangen. Ich find's, meine Einschätzung dazu, da wurde ich ja danach gefragt, ich find's genial, ich verweise auf meinen Tweet, dann geht nämlich die ganzen komischen Leute vielleicht von Geocaching weg. Heute kam schon die Meldung, dass das Pokémon schon wieder stark nachgelassen hat mit aktiven Spielen. Schade. Wir haben jetzt gerade mal den Chat übrigens, bevor das nach oben so wegfährt. Ne? Manche fahren nur für die Caches in Urlaub und machen 2 LPs an einem Tag. Davon kenne ich auch einige. Ja. Das werde ich auch nie verstehen. Ich meine, ich gönne denen das, ich soll sie ja ruhig machen. Ich weiß doch nach 3 Tagen, wenn ich den 6. LP gemacht habe, vom 1. nichts mehr. Ich konnte das nie. Wenn ich Lost Places noch gemacht habe, als ich noch viel unterwegs war für solche Geschichten, einen am Tag und dann bin ich nach Hause gefahren, weil den möchte ich sacken lassen, den möchte ich nicht... mir mit dem zweiten dahinter. Für mich wäre es ein Versauen dann, weil ich den ersten noch nicht verarbeitet habe und dann schon den zweiten mache. Also weiß ich nicht. Ich könnte es auch nicht, weil manchmal sind die so anspruchsvoll. Du machst ja auch Fotos. Ich renne da ja jetzt nicht durch den Lost Place, um von Station zu Station zu rennen. Obwohl, wann mal doch, deine Mutter ist da, die wissen, also ich renne meistens zum Final. Das machen aber manche auch. Also. Und ich muss mal sagen, Urlaub nach den Caches aussuchen? Nee, bisschen drüber. Nee, das sehe ich genauso wenig so. Also verbissen würde ich es auch wieder nicht sehen. Das haben wir auch schon gemacht. Den Wandercache Halti in Norwegen haben wir schon so eingeplant, genau wie Nothing But Stones. Da sind wir wirklich hingefahren, wegen dieser Caches. Also das ist für mich dann aber trotzdem Urlaub. Ja, ich glaube ja auch, dass Etibach-Fan, war das jetzt richtig formuliert, da zum K2 aus irgendeinem Grund auch gefahren ist und diesen Cache dann vielleicht gleich mitgenommen hat. Der ist nicht wegen dem Earth-Cache gefahren. Nein, aber der hat den da mitgenommen. Aber wenn ich da bin, würde ich es auch machen. Ja, würde ich es auch machen, auf jeden Fall. Da hat er sich vorher garantiert auch irgendwie damit beschäftigt, weil die Fragen mal vor Ort mit dem Funknetz rauszukriegen, ist ein bisschen auch schwierig. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt ja mal solche und solche. Es gibt Leute, die machen tatsächlich Urlaub und Geocachen ohne Ende. Ja, und es gibt Leute, die machen Urlaub und suchen sich da was raus. Und ich glaube, daraus muss man sich selber jetzt entscheiden, wie man es macht. Deswegen, guck mal, der Chat schreibt jetzt gerade, dann lieber eine Urlaubsdestination raussuchen und dann so circa 2 bis 3 Perlen raussuchen. Was anderes würde ich der Frau nicht verkauft bekommen. Nee, Und er fragt nämlich dann, wärst du auch ohne Nassim Batstone zu hingefahren? Nein, ich hätte nicht mal gewusst, dass es Mayhem gibt. Und genau deswegen sage ich, würde ich das gar nicht so weit von mir weisen. Also ich würde mir, ich würde es auch wieder machen. Wenn ich so einen besonderen Cache habe, wo ich auch denke, dass der zu mir passt, dass es so eine Wanderung mit Natur ist, ohne dass es ein T5 ist und so, oder eben T5, den ich machen kann, wie Nothing But Stones, dann würde ich das jederzeit wieder machen. Und das ist ja gerade das. Ich wäre da ja nie im Leben hingekommen, wenn es diesen Cache nicht gegeben hätte, nach Mayhem. Ich wusste vorher nicht mal, dass es diesen Ort gibt. Ja, wenn einen das interessiert, warum denn nicht? Aber das ist ja jetzt auch nicht, es geht ja nicht, du machst ja jetzt nicht jeden Urlaub danach. Aber nee, es gibt da ja, hätte ich jetzt auch keine Lust. Es gibt nehmen. Ja Leute, die machen jedes Wochenende, die machen jeden Urlaub danach und die erkennst du auch relativ leicht, weil sie komplett in irgendwas gekleidet sind, trackbar sind. Camouflage mit irgendwas rumrennen und dir auf jeden Fall auch erzählen müssen und wollen, was wie geil das haben. Ist. Ja, und was sie also, getan haben. Wir haben das mit deiner Mutter auch auf irgendeinem Lost Place, da haben die uns wirklich erzählt, ja, wir machen den, dann machen wir den und dann heute Abend noch den. Und überhaupt haben wir schon die ganzen in Leipzig, die ganzen in Magdeburg und was habt ihr denn schon? Ja, ja. Dann sagt, ja, du, keine Ahnung, muss man reingucken, also ein paar haben wir schon. Und dann war das Thema auch schon durch, weil, ne? Also die ganzen Schwanzverlängerungen, ja. Erhöhen. So, machen wir weiter unsere Themenliste. Ja, das haben wir noch. Der Earth-Cache-Artikel, der war wirklich gut. In kurzen Worten, das liest ja nicht jeder auch den Blog. Ja, in kurzen Worten, ich habe nur geschrieben, warum ich das früher gern gemacht habe und warum ich das jetzt nicht mehr so gern mache. Und dann gibt's natürlich kontroverse Meinungen, die sagen, wo ich wirklich überrascht war, war, dass ganz viele ohne mir gesagt haben, ja, eigentlich liegt das Problem an Groundspeak. Gut, fass es mal kurz zusammen. Eigentlich hast du kritisiert, dass die heute zu kompliziert sind. So einfach kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Ja, und nicht mehr zu Stellen führen, die mich wirklich irgendwie irgendwas bringen. Genau, du hast es ausführlicher geschrieben, aber das ist eigentlich die Quintessenz. Ja. Ich glaube, da waren auch, also das sah man ja an den Reaktionen, wie viele da, also wie du da ein Schwarze getroffen hast. Das geht also offensichtlich mal ganz, ganz viel so. Das ist wohl wahr. Und das hörst du auch von überall, dass du keinen Bock hast, an so einer Location jetzt irgendwas zu googeln oder irgendwie nachher noch eine Internetrecherche oder ein Bild der Gesteinsverschiebung zu malen. Wenn ich da bin, möchte ich mir die... Das Malen ist aber das Geilste, möchte ich die Location genießen und dann gehe ich am besten zu einer Tafel, die da steht. Ja. Und dann beziehen sich 2, 3 Fragen auf diese Tafel, die ich mir zur Not abfotografiere und beantworte. So war das früher auch eigentlich, ja. Genau. Vor allen Dingen, dann kommst du nach Hause, dann sollst du die Bilder raussuchen, weil ich habe, also bei Earthcaches mache ich so, auch wenn es nicht mehr Pflicht ist, da will ich dann auch ein Bild selber hochladen. Das gehört für mich dazu. Und dann muss ich die Fragen raussuchen, dann muss ich die beantworten, dann muss ich eine Mail schicken. Und dann alles für einen Cache, der heute meistens noch nicht mal mehr schöne Orte zeigt. Also bei Earthcache konnte man sich früher darauf verlassen, blind fast. Wenn du den gemacht hast, selbst wenn du ihn nicht hingekriegt hast, hast du aber zumindest eine geile Location gekriegt. Kriegst du heute nicht mehr. Eben, ich stehe heute vor irgendwelchen Felswänden oder vor irgendwelchen Gesteinsbrocken. Ja, da hast ja da ist nichts... Hier fahr mal hier in den Nachbarort, da kannst du dich ans Feld stellen. Früher, vor 100.000 Jahren, war da eine Kuhle. Ernsthaft, das ist kein Witz. Heute stehst du vorm Bauernfeld. Also ganz normales Feld mit Mais drauf. Das ist ernsthaft, das ist der Earthcache. Da ist null und nichts ist da zu sehen. Ja, J682 sagt es ja. Googeln ist gar nicht mehr, das muss alles vor Ort zu lösen sein. Ja, eben nicht. Es gibt Antworten, die du einfach nur aus dem Wikipedia-Text oder über irgendwelche 3-Stunden-Recherche bei, was weiß ich, herausbekommst. Ist das denn, aber ist das denn tatsächlich irgendwie jetzt Vorschrift schon? Weiß ich nicht. So wie die Kommentare in unserem Blog sind, heißt es ja eindeutig, wir hätten es gerne einfacher gemacht, vor Ort lösbar und abschreibbar. Aber von den Reviewern kam dann noch verstärkte, noch mal eine extra Frage reinbringen und noch stärker das Thema Geocaching und Gesteine heraus. Also ich bin mir sicher, sie machen sich damit die Earthcaches selber kaputt. Also ich hole sie mir tatsächlich nicht mehr, weil ich keine Lust habe dazu. Oder alles, was über 2 ist, D2 ist gleich weg. Ich will dahin, was von der Tafel ablesen. Früher war es ja auch so, du konntest dahin. Und wenn du was lernen wollt, wenn ich die mal alle höre, ja, kannst du was lernen? Ja, dann stell dich doch hin und lerne die Tafel auswendig. Ist doch okay. Ich habe keinen Bock drauf, dann gönn mir doch den Ausblick zu genießen, ohne dass ich das ganze frühe Mittelalter durchgehen muss, bis ich weiß, was das ist. Ja, außerdem, wir sind da aus der Schule raus. Wenn ich was lernen will, das lerne ich in der Schule. Und genau. Aber es zieht diese Klientel an und ich habe es verstärkt im Urlaub, deswegen habe ich es auch geschrieben, gemerkt, dass ich einfach so, wie gesagt, nur draufgeklickt habe, mir zwei, drei, sind Earth Caches, dann sehe ich da drauf 8 Fragen. Ja. Und bestimme das, sehe das. Guck auf den Boden und suche die und die Steine und beschreibe diese. Noch besser finde ich die Ergänzung dazu. Am besten noch dran lecken und den Geschmack bestimmen. Das ist mir aufgefallen. Jetzt, auch wenn ich jetzt muss ich mal einen Earth Cache durch den Kakao ziehen. Das muss jetzt leider sein. Mir ist es nämlich in Dresden extrem aufgefallen. Da war ich nämlich auch so. Und dann dachte ich, aha, wir waren mitten in der Innenstadt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja super. Da gibt's ja einen Earth Cache. Ich suche mal gerade ein bisschen überblicken. Vielleicht sollte man. Naja, wir haben ja hier auch selbst einen vor Ort, hatte ich auch schon mal angesprochen. Dieses Ding, wo du dir so eine schwarz-weiße Scheibe bauen solltest und dann musstest du damit zum Wasser und da musstest du sie dann 1 Meter tief eintunken und dann musstest du gucken, wie oft sie sich dreht und bla bla. Sorry, die Idee ist alles gar nicht schlecht. Das hat nur mit Cachen, verdammte Hacke, nichts mehr zu tun. Ey, da muss ich mir ernsthaft noch irgendwelche Plastikscheiben oder so zusammenbauen, um die. Also, nee, weiß ich auch nicht. Also er nennt sich Elbsandstein. Jetzt muss man ja wissen, dass die Altstadt von Dresden komplett aus Elbsandstein gebaut ist. Aber natürlich es auch ein Elbsandstein-Gebirge gibt, wo man eher vielleicht einen Earth Cache macht. So, jetzt geht's los. Du gehst da runter an diesen Kiesstrand, dann suchst du nach einem Stück Elbsandstein. Erkennt ihr an eurem Fundstück schon die typische Verwitterungsspuren? Wie ist die Oberflächen... Also die zweite Frage ist, erkennt ihr in eurem Fundstück schon die typischen Verwitterungsspuren? Wieso, schreibst du nein, hast du es ja beantwortet. Also, oder Erbsensuppe. Genau. Dritte Frage, das sind gar nicht mehr so viel. Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit des Steines? Du musst den Stein erstmal finden, da liegt ja nicht alles voll Sandstein. Schau dir die Form der Gesteine hier an. Steine werden durch viel Bewegen immer runder geschliffen, je länger der Transportweg im Fluss ist. Könnt ihr aus vorliegenden Gesteinsformen auf eine lange Reise der Steine schließen? Sehen alle Steine in irgendeiner Form gleich aus? Übrigens, weißt du? Da wird gerade im Chat gefragt, das vermisst ihr wohl eher virtuell. ECs waren schon immer mit Geologie. Nee. Ich fand ECs damals ja okay, aber auch wenn sie mit Geologie waren sie, wenn wir von früher reden, muss man auch mal, ich sag mal vor 5 Jahren, waren die im Allgemeinen einfach so, gehe zu einer Tafel, die vor Ort irgendwas erklärt und suche, was weiß ich, Wort 15 oder, also, ja, da war übertrieben gesagt. Oder da war die Frage, diese Eisverschiebung entstand in welchem Erdzeitalter? Dann gehst du auf diese Tafel, hast das Wort Trias herausgezogen. So einfach war das. Genau, und das, wer jetzt Bock hatte, dass er sich, dass irgendwie was lernen wollte, ob ich das schon mal höre, kriege ich schon mal kurz. Wer was lernen wollte, ja, der hat dann die Tafel durchlesen können und danach auswendig lernen. Und der keinen Bock hat und sondern nur diese schöne Stelle sich angucken wollte oder gezeigt bekommen wollte, weil das tut Cache sonst, der hat's, braucht das halt nicht. Jetzt schreiben wir die Schlemmercache gerade, die Richtlinien für Earth Caches werden hier von der Geological Society of America gemacht. Glaube ich alles, ist und bleibt aber scheiße. Ja, aber ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem an diesen ganzen Earth Caches. Der Name Earth Cache sagt für mich nicht aus, dass er komplett von dieser Society geologisch ist, sondern für mich wäre ein Moor oder irgendwas anderes auch ein Earth Cache. Ja. Die kriegst du aber, oder was weiß ich, irgendwo etwas Besonderes. Das kriegst du aber nicht mehr gepublished, weil es A, keine virtuelles gibt und B, weil sich die Richtlinien nur auf solche geologischen Gesteinsformen beziehen. Hier ist auch gerade, jetzt kommt gerade im Chat, die Guidelines in Deutsch sind auch hier zu finden. www.earthcache.org, wer das mal nachlesen will. Ja. Wir sabbeln ja immer ohne viel Wissen. Da kann man das nochmal genau nachlesen. Aber was er drunter schreibt, was Grisou gerade schreibt, manche bauen den EC halt zum quasi Mysterie aus. Und das Gefühl habe ich auch. Die Leute leben schon wieder, also jetzt gibt es keine Lockbedingungen mehr bei den scheiß Mysteries. Jetzt versuchen sie es über Earthcaches. Und ich habe immer das Gefühl, das sind dann so Owner, die sind irgendwie, denen fehlen Kontakte oder die sind kontaktarm und dann versuchen sie die Leute dazu zu kriegen, dass sie sie anmailen oder was. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommen soll. Ich habe das Gefühl, die möchten gerne befragt. Das sind bestimmt auch die gleichen Owner, die diese Spannerkäsche vors Wohnzimmerfenster legen. Ja, das meine ich auch. Und ich gebe euch jetzt mal ein Positivbeispiel. Ein Earthcache, der mir wirklich überrascht hat. Das sind jetzt zwei Gegensätze natürlich. GC20KX7. Am Lachersee die Muffetten. Da gibt's zwei Fragen. Die erste Frage ist, woran kann man im Winter erkennen, dass an dieser Stelle Gas austritt? Zweite Frage, bis zu welcher Distanz vom Ufer aus gesehen kann man die Gasblasen erkennen, geschätzt? Du bist vor Ort, du beschäftigst dich mit dem, was du da siehst. Ja, genau. Also so Gas, was ja, da austritt. Das ist okay. Ehemal Vulkan. Und da hast du nicht keine Tafel und trotzdem kriegst du mit zwei Fragen das relativ gut abgearbeitet. Und da war die die Quintessenz aus den Kommentaren, dass sowas heute nicht mehr geht, weil scheinbar Earthcache-Reviewer dann sagen, ja, da muss aber noch mal eine Frage und noch mal eine Frage da rein und noch mal eine schwierige Frage, weil das könnte man gegebenenfalls auch. Ja, es ist alles so. Ne? Also Teneriffa auch oben auf dem Tay, der ist ja auch ein Earthcache, den haben wir ja gemacht. Da musst du halt oben auf die Spitze. Und dann musst du sagen, wie viele Löcher da noch Schwefel ausstoßen. So, dann stellst du dich hin und guckst dir die drei qualmenden Löcher um. Dann guckst du dir die Anzahl der qualmenden Löcher an. Ja. So, das und, ja, reicht doch, vollkommen. Dann war man oben, das ist doch das, was er eigentlich wissen wollte. Und es gab eigentlich kaum negatives Feedback, also negatives Feedback beleidigen. Es gab einen, der hat irgendwie beleidigendes Feedback, also irgendwie sich so geäußert, ja, Schwachsinns Dings und Schulabbrecher oder wie auch immer, versteht die Fragen nicht. Das muss er jetzt zur Seite schieben. Aber auch alle anderen, die gesagt haben, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, aber das sehe ich vielleicht nicht so. Aber letztendlich war die Quintessenz einfach, da hat sich irgendwas an den Regeln getan. Vielleicht muss man auch sagen, sind auch alle guten Plätze mit Earthcaches schon belegt. Das glaube ich allerdings auch, dass das tatsächlich so ja, ein bisschen und vielleicht das Problem ist. War dieses Ausloben dieser, da kommt wieder unser Fenster. Dieses, jedes Mal erschrecke ich mich dabei. Dieses Ausloben, damals gab es ja diese Nadeln, danach gab es nur noch diesen virtuellen Sticker, wo das dir ja hieß, du musst irgendwie so und so viel Earthcaches gefunden haben, da musst du so und so viel gelegt haben und auch auf anderen Kontinenten gelegt haben. Das war vielleicht das Dümmste, was diese Society machen konnte. Absolut. Oder auch jetzt. Viele wollen auch so ein Ding nur einfach veröffentlichen, damit sie auch dieses Icon bei gelegte Caches haben. Oh, diese Icon-Geierei, die ist aber auch wirklich der Tod von dem ganzen Scheißhaufen. Na gut. Auf jeden Fall kam der Artikel sehr gut an. Man merkte, das ist echt ein Thema, das die Community beschäftigt. Problem ist natürlich auch, dass Groundspring früher tatsächlich mal die Möglichkeit hatte, auch Kritik oder so anzubringen in ihrem Forum, dass sie dann ja wieder dicht gemacht haben. Und heute wollen sie es nicht mehr hören. Also ja, dass du, wie willst du sowas auch äußern? Und, also in diesem Groundspeak-Forum schreibe ich schon ganz, ganz lange nichts mehr. Da triffst du eh immer auf dieselben Trollgemeinschaft. Also es gibt da welche, die ja, so ein, zwei Spacken sind dabei. Genau, und das interessiert Groundspeak nicht. Sie sehen das nicht, sie wollen das nicht sehen und du kannst es eigentlich gar nicht anders adressieren, als dass du jetzt mal so einen Beitrag machst und hofft, dass da irgendjemand drüber stolpert und sich das Thema annimmt, was nicht passieren wird. Nee, da gehe ich auch nicht von aus. Ich habe noch nie das Gefühl, dass die über irgendwas gestolpert sind. Außer ihre eigenen Füße. Wie sollen sie aus? Sie sind ja durchgehend damit TB-Souvenir-Design zugange, also. Ja, die Frage ist halt, müssen sie es? Sie sagen sich natürlich, das ist auch, was wir machen, ist relativ erfolgreich, das muss man so sagen. Ja. Je nachdem, wie man es bewertet. Ne? Es gibt so Auswertungen, wie viele Nutzerzahlen. Wichtig ist ja immer aktive Nutzer. Bei amerikanischen Firmen ist es immer die Gesamtzahl der Nutzer. Ja, aber das ist jetzt alles geraten. Du weißt nicht, was die machen. Also da lass uns, da kommen wir sowieso ins Raten. Du weißt nicht, was die wirklich machen. Wenn sie wirklich auf Geldgeierei auswählen, könnten sie über alles Mögliche. Nee, aber du misst ja mit sowas. Ja, das versuchen sie ja auch gerade. Nee, habe ich nicht das Gefühl. Ja, mit ihrem Mission GC Code. Ja, aber ist ja, kostet alles nichts. Naja. Dann würden sie noch einen super Prämien-Account und was mal. Also die könnten schon, wenn sie wollten, dann auch viel mehr Geld rausbringen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es denen nur um Geld geht. Da muss ich sie auch ein bisschen. Nee, um Geld nicht. Die sind damit, was sie machen, momentan erfolgreich. Das meine ich. Und da musst du vielleicht Dinge nicht beenden. Was ich an Groundspeak kritisiere, ist ja auch schon sagen bekannt, dass sie viele Dinge anfangen und dann verläuft sich das irgendwo so im Sande und du hast dann immer irgendwie sowas Halbgares oder Halbfertiges. Ja, aber wir haben von hier auch leicht reden. Ich weiß auch nicht, zum Beispiel diese ganze Kacke mit den Mysteries, da hätte ich fast gesagt, wie hießen die noch hier, die Challenges. Die gucken ja, wir gucken immer nur aus Deutschland drauf. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was für eine Resonanz die aber aus ihrem eigenen Land kriegen, wo viel mehr Cacher unterwegs sind. Deutschland ist immer noch nicht Nummer 1. So weit sind wir leider noch nicht. So, wenn sie 50 Länder haben, die alle sagen, ist mir doch egal und nur Deutschland hupt hier immer rum. Und ich, sorry, aber Cashen in Deutschland ist auch so ein echt, da sind schon Gestörte für sich. Ja, aber ganz ehrlich, Jörg, hier, Nano-Icon, ein Thema. Zweites Thema, Lab-Caches. Ja, aber gerade beim Thema Nano-Icon habe ich auch immer schon wieder mal gehört, außer Deutschland interessiert das keine Sau. Ja, wer sagt das denn? Und ich sage ja, das ist nur was man dann hört. Ja. Die kommt auch aus Reviewer-Kreisen, dass es ja, aber und ist das zweite Problem ist, wer denn in Deutschland? Wir gucken immer auf unsere kleine Internet-Community und meinen, wir sind 100% der Cacher. Ja. Scheiße sind wir. Ja, man muss sehen, also ja, vielleicht sind wir die aktive Community, andere arbeiten einfach so damit und denen geht's am Arsch vorbei. Aber auch derjenige sagt, außer in Deutschland interessiert das keine Sau, würde ich auch mal gerne wissen. Kann er auch gar nicht einschätzen. Das ist seine eigene Meinung, die er irgendwo mal gehört hat. Die werden ja auch Gespräche mit Grauspeak mal führen. Und wenn Grauspeak sagt, sorry, wir haben aus eurem Land nirgendwo Beschwerden, dann würde ich das auch erstmal so akzeptieren, die Aussage. Dann wären wir so ein kleines gallisches Dorf im kompletten Grauspeak-Universum. Ja. Die sich da, die das irgendwie fordert. Ja, das könnte ich mir tatsächlich durchaus vorstellen. Das ist so typisch, also sorry, aber was in Deutschland teilweise abgeht, das, wo ich, also jedes andere Land nicht glaube, dass die, also ernsthaft, also, boah. Na, ich weiß es nicht, aber es macht einfach auch null Sinn. Jetzt kurz zu unserem Lieblingsthema, Nano. Es macht null Sinn, es gab vorher kein Nano. Groundspeak setzt selber den Nano als Verpackung ein. Sie verkaufen es im eigenen Shop. Ja. Sie lassen die Reviewer an langer Hand verhangern, die nicht wussten, wie stellt man das jetzt ein? Macht man jetzt da das Fragezeichen oder macht man Mikro? Das ging immer hin und her, bis irgendjemand mal... Ich kenne die Kommunikation nicht, wir sehen das von außen, deswegen bin ich da sehr vorsichtig, ob das an Groundspeak liegt. Also ich glaube, die Kommunikation mit den Reviewern, es gibt ein Forum, es gibt auch mal so Treffpunkte, wo man sich austauschen kann. Aber du kennst, amerikanische Firmen sind ja, nehmen wir gerne auf und dann musst du halt dranbleiben. Ja, aber ich höre mir auch die Reviewer an und kriege von 3-5 verschiedene Meinungen. Also ja, aber ein Reviewer ist jetzt auch niemand, es ist ein Sachbearbeiter, ist kein Community-Sprecher, ja. Na klar, Thema. Der sollte das ja hören. Also der kriegt ja die Beschwerden als erster mal. Ja, ich glaube, die kriegen es gar nicht mehr so. Ich glaube, dass Groundspeak ihr Feedback-Ding abgeschaltet hat, weil es ihm ja zu viel war. Du siehst ja, was da nach vorne gepusht war. Und das Nano-Icon war extrem von. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum es abgeschlossen ist. Sie müssen es ja nicht umsetzen. Also ich verstehe auch nicht, warum sie nicht hätten laufen lassen, so es können. Also das ist mir bis heute unklar. Ich meine, natürlich ist es mit Sicherheit schwierig, ein neues Icon einzuführen, weil sämtliche Software, die da dran hängt, auch noch umgestellt werden muss. Dann sind die Leute wieder nicht zufrieden, weil die Software nicht umgestellt ist. Also, und ich weiß nicht, ob das Problem so groß ist, dass ich es als Groundspeak anfassen würde. Warum sollte ich denn? Ich schmeiße ein beschissenes Souvenir, das ich in 3 Minuten zusammendesignt habe, da ist wieder so ein Adolf Hitler Gedächtniskreuz drauf und die Leute laufen los und zwar zu Tausenden. Nicht unsere 5 hier, die in unserer Community und die 10, die in unserem Chat sind, sondern der Rest läuft los, spürbar, messbar. Also es ist ja nicht so, dass das nicht ersichtlich wäre, was das viel mehr bewegt. Ja, das ist richtig. Aber ich kam ja nur darauf, aufgrund der Inkonsequenz von Groundspeak. Die haben, also irgendwann hat sich mal jemand gedacht, das wäre ja super toll, wenn wir jetzt aus einem Mikro, den wir ja definiert haben, nochmal Nano machen. Wir verkaufen es. Ja. Hat aber nicht drüber nachgedacht, ach scheiße, wir müssen es auch irgendwie auf unserer Plattform durchsteuern. Doch, kann er ja gemacht haben, indem er sagte, ist egal, ist auch ein Mikro, fertig. Ja, hat er ja nicht gemacht. Er hat ja die Reviewer im Regen stehen lassen. So, die müssten sich dann irgendwann, haben das Thema wieder rangetragen, dann gab es irgendwann eine Entscheidung, ist ein Mikro, muss im Text erwähnt werden. Labcaches, Großbrambram, wir testen die neue Cache-Art, bla bla bla. Labcaches gibt es jetzt nur noch bei Geotours oder bei Megas, ja. Während es bei Megas temporär verfügbare Caches sind, sind es auch bei der Geotour temporär verfügbare Caches, die irgendwann mal verschwinden. Ja. Aber gestartet sind Lab-Caches als experimentelle Caches, dass wir irgendwas Neues. Ja, und dann haben sie gemerkt, da bringt nicht viel, aber für die Events ist es gut. Für mich ist das konsequent. Darauf geschissen, wenn da nicht genug rumexperimentiert wird, gut, dann benutzen wir die für Events. Und so wie sie jetzt benutzt werden, sind sie zwar falsch benannt, aber grundsätzlich sind sie genau richtig. Mach für diese großen Events, für die Leute, die nicht mit einem Punkt auskommen, sondern sabbern durch die Gegend laufen, mach halt ein paar virtuellen Scheiß, wo sie drei Fragen beantworten müssen und dann klicken. Kann sie sich bei Facebook vorher schon holen, kriegen sie ihre 15 Punkte und dann gehen sie nach Hause, sind zufrieden. Wunderbar, ohne jeden Aufwand. Also Labcache ist für mich das Genialste, was sie eingeführt haben. Ja, das Genialste, weil sie danach erkannt haben, wenn wir es jetzt so weiterlaufen lassen, wird es funktionieren. Ja. Aber so richtig, du erinnerst dich an die Diskussion Statistik ja, Statistik nein, alles hin und her. Ja, aber ich bin trotzdem konsequent. Sie haben irgendwann gemerkt, okay, der Scheiß funktioniert nicht so richtig, aber für Events funktioniert das wunderbar. Das Einzige, was sie noch machen können, sie könnten die Dinge jetzt umbenennen in Mega-Giga-Begleit-Caches. Das ist eigentlich das, was sie daraus gemacht haben. Von mir aus können sie es auch Lab-Caches nennen, aber sie sind mit einem anderen Ansatz herangegangen. Das sag ich ja gerade, aber jetzt haben sie irgendwann gemerkt, okay, funktioniert nicht, machen wir aber dafür. Die hätten es umbenennen sollen, wäre das Thema vom Tisch gewesen. Ja, du, aber mit Konsequenz meine ich, dass man so ein Thema auch abschließt. Die pushen immer ein Thema nach oben. Ja. Und dann lang und sang und klanglos wird es dann einfach, da musst du sagen, okay, wir haben unser Thema daraus genommen, wir machen das ab sofort so, fertig. Ja. Aber das fällt dann so hinten runter. Jetzt wird das nächste Thema hochgepusht, das ist diese Mission GC. Ja. Fällt wieder ein anderes Thema runter. Ja, aber es tut ihnen ja nicht weh. Nee, das ist es also ja. Also warum sollten sie irgendwas anders machen als jetzt, wenn es tut ihnen nicht weh, es läuft ihnen keiner weg, es beschwert sich keiner wirklich, ja, in der Community wird rumgejault, aber ich glaube nicht, dass sie allzu viel Mails bekommen. Glaube ich einfach nicht. Also von daher, die Leute nehmen doch alles hin. Hauptsache, es gibt noch wieder ein paar hübsche Bildchen. Das ist das, was sie interessiert. Siehe die Reaktionen auf diese beknackten Souvenirs. Die Community, wenn ich in Amerika sitzen würde, würde ich da auch sagen, warum soll man in Deutschland irgendwas machen? Gib denen noch ein Bild, ist wieder Ruhe für Wochen. Ist so. Nee, ich glaube ganz ehrlicherweise, dass sie nicht so denken. Weil so kannst du auch nicht denken. Aber ich glaube, dass sie sich in ihrem, wir müssen irgendwas Neues, irgendwas Tolles machen, sich da drin immer irgendwie verlieren. Ja. Na, wir hatten vor uns das Thema mit ihrer App. Die App ist schlechter geworden. Sie machen die App einfach nicht weiter. Ja. Ja, aber warum denn auch? Man darf auch nicht vergessen, da sitzen drei Jungs. Nee, eben ja nicht. Die haben sich auch nicht weiterentwickelt. Da ist kein CEO, da ist nichts. Da ist keiner, der Ahnung hat, wie man Geld null. Da ist überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft hat. Ja, die ziehen ja mittlerweile eine größere Firma. Es sind ja nicht nur drei Jungs. Nee, was denn? Da arbeiten noch tausend andere Leute. Ja, aber es gibt drei Leute, die das entscheiden, die noch genauso dämlich sind wie am Anfang. Sich eine Internetseite zusammenprogrammiert haben und gesagt haben, oh, ich probiere das mal. Das sind immer noch die drei gleichen. Das ist immer das Gleiche. So eine Firma wächst ohne Ende und die drei Chefs, die leben immer noch, als wenn sie da oben in ihrem Büro sitzen und sich gegenseitig die Eier kraulen. Woher sollen die denn bitte schön die Ahnung haben? Die werden doch nicht intelligenter, nur weil die Firma größer wird. Ja, nö, da müssen sich intelligente Leute reinholen. Macht Facebook doch auch. Wozu denn, wenn es Geld gibt? Verstehst du immer noch nicht? Warum soll ich denn wie Facebook das machen? Vielleicht wollen sie das gar nicht. Wenn die hier jetzt der fliegt mal nach Deutschland und kommt auf die Welt, der fliegt mal da auf die Welt. Warum soll der denn was besser? Er hat doch alles, was er will. Weil es der Community vielleicht nicht reicht. Ja, genau. Und da sind wir wieder in Deutschland, weil wir alles perfektionieren müssen. Und der sagt vielleicht, nö, warum? Mir geht's gut. Mein Geschäft läuft. Die zahlen mir alles. Ich mal einmal im Monat ein Souvenir und die Leute bleiben. Was soll er denn? Warum? Ja, ich weiß nicht, ob die Leute nicht bleiben. Deswegen sage ich ja. Also die Nutzerzahlen bei Groundspeak kannst du dich praktisch nicht löschen lassen. Die Nutzerzahlen explodieren. Naja. Aber die Frage ist halt einfach, gibt es diesen Nutzerzuwachs immer noch, wie sie am Anfang hatten? Ja. Sonst haben sie dasselbe Problem wie die CDU, dass sie pro Jahr... Du machst immer noch das gleiche Problem. Du rechnest mit Zahlen, die du gar nicht hast. Der braucht doch nur am Ende des Monats auf sein Konto gucken und wenn er damit zufrieden ist, läuft es offensichtlich gut. Punkt. So einfach. Man kann das alles bis in die Perfektion. Nee, ich weiß gar nicht, aber Konzern, der wenn das ich, auch macht. Ja, aber wenn ich ein Community getragenes Spiel aufbaue, ja, dann versuche ich, das Spiel den Wünschen der Community gerecht zu machen oder meinen Wünschen gerecht zu machen. Ich kann das Spiel nicht so. Das machst du so, aber er hat das von Anfang an niemals so gemacht. Ja. Niemals hat er das ansatzweise so gemacht. Du musst ja immer überlegen. Ja, aber die richtige Weise wäre so. Ja, warum, das sagst du. Ja, die das Erfahrung ist, zeigt, dass es ja, so ist. Ja, das ist wie in meiner Firma. Alle erzählen mir, wie man es besser machen kann. Der Chef, der diese Firma führt, in der ich arbeite, der ist Milliardär. Der hat es offensichtlich besser begriffen. Da kann ich noch so viel von richtiger, das könnten wir besser machen und dies könnte geschickter. Der Mann ist Milliardär geworden, ich nicht. Also hat er wohl mehr Ahnung als ich. Und das sehe ich da. Nö, vielleicht das sehe ich nicht so. Er kann zum richtigen Zeitpunkt geboren sein und er kann das Glück gehabt haben, Richtig, der hat nichts mit Ahnung zu tun. Der nee. Kann das Glück gehabt haben. Und der bei Groundspeak, der hat auch das Glück gehabt. Und dann gibt's noch viele Firmen. Steve Jobs haben alle gesagt, das kann eigentlich nicht funktionieren. Hat auch Glück gehabt. Alle haben sie Glück gehabt. Ja, aber ich bin immer noch hier und angestellter kleine Wurst. Also deswegen tue ich mich immer schwer damit, das ernsthaft zu kritisieren. Weil ich immer sag, ja, kann ich auch sehr, könnte ich jetzt eine Plattform aufmachen. Ich kritisiere es nicht. Ich sage nur, Dinge konsequent zu Ende führen und auch informieren wäre vielleicht besser. Ich habe das Gefühl, bei Groundspeak arbeitet die eine Abteilung, weiß die eine Abteilung nicht, was die andere macht. Ja. Aber es ist auch was da viel kommt, ne? Ernsthaft. Also auch hier zur richtigen Zeit die richtige Idee haben. Alles richtig. Dann, beste Beispiel, dann müsste Open Caching explodieren. Die tun alles für die Community, die fragen die Community, die machen, die tun, die wirklich, die tun genau das, was du beschreibst, und die sind, da wir hat immer noch nur das tote Pferd. Sorry, die können mir auch erzählen, oh, wir haben wieder mehr Benutzer. Ja, sie haben sich 50% gesteigert, von 4 auf 6 oder was. Also, ja, Open Caching fehlt das Geld. Das ist einfach. Du bist die Nummer 2, sie hatten nie das Geld, es war immer ein Community-Projekt. Ja, aber was hätte das Geld denn gebracht? Sie leisten doch viel mehr. Selbst ohne das Geld kriegst du ja mehr Leistung bei denen. Sobald du das Ding faktisch bewirbst, neue Cacher da reinkriegst, neue Features reinbringst, sonst würde ein Spiel wie dann sind wir bei Pokémon, würde nicht existieren, wenn sich nicht jemand mit viel Geld Gedanken über irgendwas gemacht hat. So, wenn du so ein Feature an Open Caching reinkriegst, und ich kann mir nicht vorstellen, welches sein sollte, mit viel Geld, ist Groundspeak in 3 Jahren tot. Wozu denn? Open Caching bietet jetzt schon bessere Leistungen als Groundspeak. Definitiv. Ja, aber und ist noch Community-basiert und richtet sich nach seinen User. Also tut alles richtig. Und Werbung brauche ich gar nicht machen. Haben die Cacher für sie gemacht. Als sie anfingen, war Open Caching in aller Munde. Als die aufgemacht haben, das weiß ich noch, damals habe ich das mit unterstützt und selber Werbung für gemacht. Die waren in aller Munde, es wollte aber keiner. Ja, aber heutzutage kriegen sie nichts hin. Ich weiß nicht, warum sie nichts hinkriegen. Die Seite läuft stabil. Die Seite läuft, aber du kriegst es nicht. Landest definitiv bei Groundspeak. Wenn du heute als neuer Cacher eingibst und gibst Geocaching ein, wirst du irgendwann bei Groundspeak landen. Und jetzt gehst du aber jetzt gehst du zu diesen Neucachern hin und sagst, hey Mensch, guck doch mal Open Caching an. Das gucken die sich an und sagen, ach nö. So einfach ist das. Die können machen, was sie wollen. Gib denen 1 Million Euro, die werden immer noch nichts werden. Wer hat Garmin? Mehr Kohle geht gar nicht hinter der Seite, als die gestartet sind. Und ein Jahr hat Garmin die freiwillig wieder zugemacht. Nee, Garmin hat das nie. Garmin hat das war so ein Frustding, weil sie sich mit Groundspeak irgendwie verworfen hatten, deswegen war ja dann zeitweise auch Magellan als großer Werbepartner bei Groundspeak. Aber so ein Ding musst du halt richtig von Anfang an durchdenken. Du kannst es nicht verbessern. Entweder du startest mit Bravour oder du kannst es eigentlich lassen. Und das ist so. GS hat eine Monopolstellung. Wie Kleider das sagt, wie Criso sagt, lebt von der riesigen Datenbank. Ja. Aber die Datenbank ist nicht alles. Ja, offensichtlich schon. Naja, auf jeden Fall. Die Reviewer sind das Zünglein an der Waage. Ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich nur die Reviewer sind. Also das Optimalste wäre es. Schwierig. Ja, ich glaube, wie OC das macht, ist das wesentlich angenehmer. Sagen wir es mal anders. Wenn ich wüsste, zum Beispiel, jetzt sind die Zünglein an der Waage, die Reviewer. Wenn ich das alles wüsste, du würdest die Seite selber aufmachen, mich dumm und dämlich verdienen. Kann ich aber nicht. Weiß ich nicht, wie es geht. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt dumm und dämlich verdienen. Aber nochmal, für mich ist einfach, also mich langweilt Groundspeak momentan extrem. Sie versteifen sich auf dieses Souvenir-Thema. Das lockt genau diese Leute an, also kurzfristig lockt das irgendwelche Leute an. Ja, naja, die anderen, die da sind, ja auch zum Teil. Also, ich meine, ja, aber die sagen immer, dass sie das Souvenir nicht haben wollen, gehen dann aber trotzdem, machen dann zufällig an diesen Tagen Events dahin. Du siehst ja trotzdem schon die unterschiedlichen Sichtweisen. Ich bin froh, dass sie sich mit den Souvenirs beschäftigen und hoffe, dass sie das noch 10 Jahre weitermachen. Weil solange sie das machen, lassen sie den Rest laufen. Ich kann mein Spiel so weiterspielen, wie ich möchte. Ich möchte kein modernisiertes haben. Ich möchte auch nicht sowas wie Pokémon Go da drin haben. Ich will es ja auch nicht, aber selbst wenn ich wirklich auf Souvenirs stehen würde, wäre es mir einfach zu wenig, was sie anbieten. Guck den Leuten in die Profile, was die sich zurechtbasteln, um ihre Souvenire nach vorne zu kriegen. Bei Groundspeak verschwendet das im, weiß ich nicht, 5. Reiter irgendwo. Und dann ist es auch noch blöd dargestellt. Dann gibt's erst ein Oberbild, dann klickst du drauf, dann siehst du wahrscheinlich erst dein richtiges Souvenir. Ja, aber auch an der Stelle ist es doch wieder, das ändert sich doch nichts. Wenn die Nutzerzahlen steigen oder gleich bleiben, dann ist es doch offensichtlich doch richtig. Weil ich sehe es ja auch, was interessiert mich die Souvenirs? Die können sich ganz dahinter stecken. Die können das genauso langweilig lassen, das Spiel, wie es von Anfang an war. Weil davon lebt es in meinen Augen, dass es nämlich so langweilig ist. Und sie nicht anfangen. Es gibt so diese Abarten, die ja auch zulässig sind, ich will die gar nicht schlecht reden, 24 Stunden Caches, ja, mach die doch. Aber bitte lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Und ich bin so froh, dass es davon nicht zu viel gibt. Das ist für mich kein Cachen auf Zeit. Das geht für mich überhaupt nicht. Cachen auf Zeit ist für mich absoluter Widerspruch in sich. Aber sowas von. Ja. Da gibt's dieses Müßmannhaus. Was das noch mit Cachen zu tun hat, geht auch an mir vorbei. Ich muss ja nicht mal mehr was suchen. Ich brauche doch gar kein GPS-Gerät. Ich gehe da hin, muss da eine Autobatterie mit hinschleppen und kriech dann durch zwei Container. Also so spannend das für manchen sein mag. Aber das ist doch kein Cachen. Also da brauchst du kein GPS-Gerät mehr. Ja, ich brauche eigentlich ich brauche die Seite gar nicht mehr. Weil heutzutage cache ich mit meiner App und ich bin gar nicht bin gar nicht mehr auf dieser Crownspeak-Seite. Oder da war ich tatsächlich noch nie drauf, wo sie gestehen war. Schon viele sind da noch drauf, aber das sind auch Werbeeinnahmen, die den dann einfach wegbrechen, weil es einfach nicht vernünftig. So, da die Werbung, ja gut, ich weiß nicht, welche Menge das ist, aber ja. Also mir kommt es immer so vor, also wie soll ich es jetzt am besten ausdenken? Es ist so wie der kleine Zwerg, der eine Goldader gefunden hat und diese Mine über Jahrzehnte ausbeuten kann und damit auch richtig reich wird. Aber sich drumherum ändert sich die Welt. Ja. Er wird immer noch reich, er verdient das auch immer, aber irgendwann ist es mal zu Ende. Ja. Und dann ist er nicht arm. Nee. Dann ist es zu Ende, aber ist trotzdem nicht arm. Ja, aber das Thema also ist dann hin. Ich finde das gut, wie er das macht. Übrigens, da kommt nochmal die Rätsel im Haus, sind wie ein Multi. Nee, ein Multi findet bei mir nicht auf 10 Quadratmeter statt. Sorry. Das Müßmannhaus ist einfach, da kannst du noch so drehen und wenden, wie du willst, das ist und bleibt, das ist kein Cash. Ich meine damit gar nicht, dass das schlecht ist. Um Gottes Willen, die haben da ja richtig Arbeit investiert. Mittlerweile gibt's da, glaube ich, sogar schon wie heißt das? Also Artikel zu kaufen dazu. Wisst ihr was? Das Müßmannhaus ist die Weiterentwicklung dieser Caches, die es vor 6 Jahren gab, wo du einfach in eine Bibliothek gegangen bist und ein Fake-Buch gesucht hast. Oh ja, das war's auch mal. Nur anhand irgendwelcher Hinweise, nicht Koordinaten. Und da hat sich das jemand weiterentwickelt und ist jetzt erfolgreich. Das zeigt wieder. Haben wir auch gegönnt. Also. Das zeigt wieder meine These, wenn man sich weiterentwickelt und ein bisschen was anderes macht, könnte man erfolgreicher sein. Nee, aber das, egal. Das belegt gar nichts. Das belegt, dass du auch erfolgreich bist. Ob du damit erfolgreich her bist, das wage ich mehr als zu bezweifeln. Ja. Weil wenn du damit anfängst, dann kriegst du genau die Klientel, die wollen alle halbe Jahr was Neues, sonst laufen sie dir weg. Siehe Ingris. Das passierte dann genau. Oder du bleibst bei dem alten Spiel und hast eine unglaubliche Basis, die dieses langweilige Spiel, genauso langweilig wie es heute ist, gerne weiterspielen möchte. Naja, aber Jörg, dann musst du deine Basis auch an die Gegebenheiten anpassen, die du hast. Du hast, wenn ich cache nicht mit einer Crownspeak-App, weil die einfach scheiße ist. Du ziehst dir nicht das GPX über die Seite, weil es scheiße ist, sondern weil es einmal durch GSAK durchnudelt ist, weil du viel mehr machen kannst. Ja? Nee, ich hole mir die GPX gar nicht mehr. Ich mache das mit dieser API und sag mir, hol mir 50 Kilometer Umkreis. Was dahinter letztendlich läuft, ist mir völlig klar. Du läufst es einmal durch, lässt es einmal durch GSAK laufen. Oder wie auch immer. Ja, aber nur aus technischen Gründen. Nicht mehr, weil ich das GSAK benutze, sondern einfach, weil ich es von GSAK leichter aufs Handy geschoben bekomme. Genau. So, das ist das Einzige. So baut sich darum eine Infrastruktur auf und irgendwann verliert die Mitte dann wirklich nochmal an Substanz. Das, ja, das können wir jetzt nicht ausdiskutieren. Nee, da glaube ich auch eben nicht dran, dass diese Substanz verloren gehen würde, weil ganz im Gegenteil, ich halte ihr Konzept jetzt für viel, viel besser, weil sie haben jetzt einen Stamm, der sehr lange cached und dieses Spiel sehr lieb hat, sonst würden sie nicht so lange dabei bleiben, weil es eigentlich ja schon nach einem Jahr langweilig wird. Es ändert sich ja nichts im Eigentlichen. Nee, aber das meine ich ja gar nicht. Da reden wir ja aneinander vorbei. Ich meine einfach, dass sie ihre Dinge nicht sauber machen. Also du hast jetzt einen Stamm, der hat jahrelang oder hat jetzt 3 Jahre lang mit einer Groundspeak-App gecached. Die wird abgeschaltet, es wird die Intro-Cop draufgenommen, die kann nicht das, was die Groundspeak-App kann. Du denkst, verdammt. Groundspeak führt Favoritenpunkte ein, ballert die hoch, wie alles. Am Anfang sagen alle Leute, das könnte schwierig werden. Wir haben jetzt irgendwie 10 Jahre Favoritenpunkte. Das ist völlig irrelevant, um einen guten Cache rauszufinden. Du gehst entweder wieder zu GC Vote oder bedienst dich einer Seite wie GC Projekt, wenn du darauf aus bist. Du ziehst dein GPX raus, du möchtest 50 Caches im Umkreis haben, deine Filterregeln funktionieren nicht richtig, die Attribute sind nie sauber überarbeitet worden. Es gibt also, du kannst praktisch alles reinschmeißen. Du brauchst GSRK, um da für dich das versuchen, so sauber wie möglich zu machen. Ja, und ich sehe, wenn ich heute mir das angucke, ich habe mit dem Ganzen, was du da gerade aufsiehst, überhaupt kein Problem. Seit 10 Jahren nicht. Und ja, natürlich meckert man mal rum, aber eigentlich ist es mir scheißegal. Und die meisten, die ich kenne, die jetzt gerade auch nicht in unserer Community sind, die ist das noch viel egaler. Die laden sich eine Pocket Query aus der Umgebung und dann gucken sie auch nicht nach irgendwelchen Favoritenpunkten oder sonst was, sondern sie gehen entweder auf Events, hören mal rum, sag mal, was lohnt sich, oder sie gehen einfach los und cachen. Ich glaube, wir sind viel zu verkopft. Ich glaube auch nicht daran, dass die meisten sich diesen ganzen Aufriss überhaupt antun. Die gucken nicht nach Favoriten oder irgendwas, die hören sich um, was hört sich interessant an, oder sie gehen einfach los und cachen. Das gerade schrieb auch Stellinger. Ich will einfach mit dem Rad irgendwo hinfahren, Dosen suchen. Am liebsten Multi, sonst nichts. Genau. Ja, aber Stellinger kannst du auch zu unserer Community da irgendwie zu zählen. Die Leute, die einfach nur mal so reinschnuppern, und das ist mir auch im Urlaub bewusst geworden. Das sind Leute, ja, habe ich mal gemacht, fand ich wirklich ganz gut. Ich habe 30 Funde, mittlerweile interessiert es mich nicht mehr. Die Leute sind dann angemeldet, machen es aber nicht mehr. Ja. Und das hast du ganz häufig. Ich sag's ja nur, ich erkenne es, Groundspeak erkennt es vielleicht nicht oder erkennt es ja, irgendwie. Aber das ist genau, deswegen reden wir gar nicht aneinander vor. Es ist einfach die Frage, will ich die haben, die nach einem halben Jahr von dem Spiel, wie es jetzt ist, gelangweilt sind und denen ich dann aber auch alle halbe Jahr was Neues präsentieren muss, weil sonst sind sie wieder gelangweilt. Oder will ich die haben, die sich das seit 8 Jahren antun, obwohl es nicht perfekt ist? Ja, aber auch da, die entscheidende Frage für mich oben ist immer, schaffe ich es, mein Nutzerlevel entweder zu halten oder leicht zu steigern? Und schaffe, wenn das sauber ist, dann mache ich alles richtig, für mich gesehen, auch wenn die Community das anders sehen soll. Aber es spricht ja nicht immer gleich artig weg. Irgendwann sagen sie, also hör mir da auf mit dem Scheiß, mich kotzt es jetzt so an, tschüss. Das geht immer so sprunghaft. Man denkt immer, das geht immer linear, es steigt linear, es fällt linear, aber in Wirklichkeit ist es immer dann richtig sprunghaft, wie es sich verändert. Und ich glaube, dass das Groundspeak, wenn nicht mal irgendwelche Themen auch sauber zu Ende fixen und nicht alles in dem Beta-Status verharrt und so weiter, besser werden könnte. Ansonsten sterben ihnen irgendwann die Nutzer weg. Da bin ich gespannt, weil genau das glaube ich nicht. Nicht mal, als sie damals mal, ich weiß gar nicht, das muss 2006, 2007 gewesen sein, 1,5 Jahre fast, liefen die Server nie sauber. Also das ist unfassbar, wie oft die damals abstürzen. Das Dumme ist, die laufen ja heute noch nicht so richtig geil. Also gegen damals laufen die heute mehr als geil. Also damals waren die schlicht mal jeden Tag fast eine Stunde weg. Und nix ist abgesprungen. Wirklich. Das hättest du ja auch gemerkt. Du kennst die Leute ja auch. Du siehst ja, was Caches gelegt wird, wie viel die suchen. Null war zu merken. Und der Bestand war damals klein. Das war so echt noch übersichtlich zu sehen. Und selbst da sind wirklich, die haben jetzt eine Kundschaft, die ich mir als Firma nur wünschen würde. Die nämlich nicht nur leidensfähig ist, sondern die sagt, letztendlich ist mir das scheißegal. Ich will da raus und ein paar Dosen suchen. Und wenn da keine Favoritenpunkte gibt, da gibt es keine Favoriten, ist ja egal. Das ist genau wie das GC Vote. Hatte JR, glaube ich, eine Umfrage auf Twitter gemacht. Benutzt auch kaum noch einer, weil es einfach nicht integriert ist. Doch, es ist ein LVC integriert. Man muss nur wissen, wie. Ja, aber ich muss mich anmelden. Ich muss meine eigenen Caches also dafür freigeben, dass die darüber bewertet werden und was nicht alles. Würde ich auch nicht machen wollen. Was sind Sie da jetzt? Es sind einige der Urgesteine abgesprungen. Das, natürlich ist das der Fall, klar. Aber das ist auch nur eine Handvoll. Ja, die Frage ist halt, aber das wären wir nicht rausgekommen. Also ich wollte halt nur entsprechend hinweisen, dass Groundspeak viele Dinge anfängt und nicht zu Ende denkt. Ja, und ich habe auch von dir aufgenommen, dass du gesagt hast, ja, ist vielleicht auch scheißegal, weil es läuft ja. So. Ja, das denke ich. Aber wie sind wir jetzt auf dieses Thema eigentlich? Ach, wir sind von den Earth Caches dahin gekommen. Keine Ahnung, weil er gerade, ich sehe nur gerade von den alten Hasen Anagramm, M. Zielinski, Kars Michel. Ohne jetzt alle, das müssen nicht alle auf, aber zum Beispiel M. Zielinski ist als schlicht und gerade aufgehört, weil er ein Kind bekommen hat und nicht, weil er irgendwas nicht gepasst hat. muss man mal klar dazu sagen. Also so einfach kann man sich ja, aber es, nach es, nicht an Groundspeak. Nee, es hören ja halt, es hören ja immer welche auf. Die Frage ist halt, ja, von denen, die anfangen, ob die lang genug bei dem Hobby bleiben. Vor allem ist heute, sind das natürlich auch, wenn er jetzt gerade mal die ganz alten, das sind ja dann wirklich ganz alte Recken aufzählt, ist natürlich auch einfach das Problem, dass die Caches, die es damals gab, heute ja auch nicht mehr möglich sind. Das liegt ja weder an Groundspeak, noch liegt es an irgendwem Speziellen, sondern es liegt einfach daran, dass so viele Cacher sind und Lost Places heute ein Problem darstellen. So, lang geredet, kurz gesinnt. Wir könnten glatt weitermachen. Wir ja, machen man genau kommt, weiter. Man kommt ja auf keine Lösung, weil man die Zahlen nicht hat und das nee, eigentlich nicht verurteilen kann. Ich meine, wir machen mal weiter, weil als nächstes wollten wir kurz über TB-Scan reden. Ja, der hat genau. Jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, der hat eine neue Idee. Der, das gibt's noch nicht in dem in diesem Sinne, wie er es gemacht hat. Also, richtig, aber das Rumoren und das, das wäre dann mal super genial und das das könnte man doch mal bringen. Das gab's aber, habe ich auch schon vor 2 Jahren gehört. Oh, meine Kopfhörer sind diesmal so eng. Die Problematik ist, also TB-Scan gibt's jetzt offiziell im Apps, im App Store für Apple. Wollte ich sagen, einmal erläutern. Es gibt's nur für Apple? Nur für Apple ist, heute wird's gelauncht. Ist entweder heute oder morgen ist es im App Store. Ich habe auf der Seite einen Bericht geschrieben, wie man es einsetzt und es ist eigentlich, wenn es funktioniert, und es funktioniert fast immer, es hängt ein bisschen mit den Lichtverhältnissen zusammen. Ja, wir haben es im Keller probiert, wo das Licht ein bisschen schlecht ist, das muss man klar sagen, Neonlichter hier, ja. Da hat es nicht so, also man hat es mich nicht so überzeugt. Jetzt. Nicht so, also entscheidend also, glaube ich. Moment, einmal um für die es jetzt gar nicht kennen, also es ist eine App für iOS und im Prinzip soll man mit der Kamera auf einen TB... TB oder Geocon also richten. In so ein bestimmtes Feld muss die TB-Nummer eingescannt. Ja, im Prinzip der Fotoapparat auf ein bestimmtes, auf die TB-Nummer gehalten werden. Genau. So dann, ist es ein. Dann und dann soll er das erkennen. Dann läuft im Hintergrund eine OCR-Texterkennung. Genau. Wertet das automatisch aus, erkennt das, bringt dich zu dem TB und du kannst den gleich dann entsprechend loggen. Ja, du kannst ihn loggen, discovern. Und ja, er zeigt dir ja auch, ob der schon freigegeben ist. Genau, du kannst ihn mit der Grundversion nur discovern. Du musst 4,99 zahlen, um alles andere freischalten zu lassen. Unter anderem auch, dass du es unbegrenzt discovern kannst, dass du es von einem Foto ablesen kannst, was bei mir nie funktioniert hat. Also ein Foto schießen und dann einlesen hat bei mir echt nicht funktioniert. Ja. Haben wir vorhin auch probiert. Hier. Und also noch ein paar andere Dinge. Entscheidend für die App ist, dass du du hast ja die Kamera meistens in der Hand, dass die Coin möglichst unbeweglich irgendwo liegt, nicht auch noch in der Hand gehalten wird. Das ist ein Rumgezitter. Ja, Thema der OCR. Und ich habe ja im Beitrag ein bisschen was dazu geschrieben und natürlich kam es nicht von Groundspeak, sondern es hat wieder ein unabhängiger Entwickler gemacht. Ich finde es ganz praktisch. Also die Idee ist geil. Der Zeit, wenn es sauber funktioniert. Also für uns, muss man dazu sagen, für uns ist es, glaube ich, völlig sinnbefreit. Also ich kann es eh nicht nutzen, ich habe kein Apple. Ich weiß nicht, wie discoverst du? Genau. Also jetzt nochmal kurz zu dem, ich discovere nicht, aber ich discovere auch nicht, weil es mir einfach zu schwierig ist, da immer diesen Code aufzuschreiben. Und so mit dieser App könnte ich es mir überlegen, würde es aber jetzt auch nicht grundsätzlich häufiger tun. Man kann gekritzelte Codes auf einem Zettel scannen. Das ist natürlich immer eine Frage deiner Handschrift, ja. Weil die OCR-Texterkennung stößt irgendwann auch mal an ihre Grenzen. Genauso ist, das ist das Problem bei den Geotoken. Es fiel mir später aus, wenn Super Mario wieder Geotoken produziert, muss er den Tracking-Code meistens, also andere. Der überschneidet sich so ein bisschen. Das kann sie auch nicht erkennen. Die Buchstaben müssen einzeln voneinander stehen. Also mal eben zwischendurch, weil einer fragt schon im Chat, Listen. Ich glaube, dafür ist das Tool gar nicht gedacht. Und dafür ist es auch gar nicht so sinnvoll, weil damit will ich Listen abscannen wäre eigentlich. Du musst ja dann einen scannen und dann musst du sagen, was du machst. Und der Ablauf, also da gibt es, glaube ich, bessere Tools, wenn man eine Liste hat. Ja, also ja, wirkt ja, also das Tool ist wirklich auf Zeiteffizienz beim Discovern oder aber nicht gedacht. Von Listen, sondern von wirklich von normalen. Bei einer Liste könntest du ein Foto schießen und würdest dann über das Foto das immer so reinschieben wie ich. Ja, okay, aber ich sag mal, für wenn du sowieso eine Excel-Liste oder irgendwas bekommst, ja, dann macht das keinen Sinn, weil da gibt's andere Tools, die machen das für dich viel komfortabler. Genau, die machen es so rein. Die bauen eine Datenbank mit den Nutzern auf. Den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Stimmt auch wieder. Ja, und? Das könnte die App tun. Also WhatsApp schickt deine Telefonnummer an Facebook. Ja. Komm jetzt raus. Also stimmt, das ist auch nicht so. Peng. Ich finde sie ganz. Ich finde sie in der Tat ganz in Ordnung. Wie ich schon geschrieben habe, würde ich mir natürlich eine Integration in meine bestehende Geocaching-App wünschen, weil dann könnte ich gleich alles mit einem Rutsch erledigen. Ja. Und die 4,99 € finde ich wirklich ambitioniert. Also das habe ich auch gedacht. Ich finde erstmal, also die Idee echt klasse. Das ist ja irgendwie ein 15-jähriger Gymnasiast, der das eigentlich als, ja, der hat praktisch Programmieren damit geübt. Hat ein Jahr gebraucht, weil er brauchte wohl Projekte, wollte gerne programmieren lernen, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und sein Vater, glaube ich, hat ihm gesagt, oder Vater war das, glaube ich, ne? Der ist, glaube ich, Geocacher, hat gesagt, Mensch, überleg mal, das wäre eine gute Idee. Und dann hat er sich ein Jahr hingesetzt und hat das alles gemacht und gelernt. Also Respekt, das muss man erstmal hinkriegen. Für normalen Programmierer wäre jetzt ein Jahr sicherlich ein bisschen lang. Aber jetzt für einen, der anfängt, ist das schon eine reife Leistung. Und jetzt hat er irgendeine OCR eingebunden, die wird er mit Sicherheit nicht selbst programmiert haben. Richtig. Das kriegt man ja fertig gekauft. Und hat sich jetzt hingesetzt, das drumherum programmiert. Und das funktioniert so, also hier im Keller hat es so lala funktioniert. Also da ist noch Steigerungsfähigkeit. Ja, genau. Drin. Also wie ich... bei mir zu Hause ging es, wenn der Code an der Seite ist oder der Code ist halt nicht waagerecht, dann hat es Probleme. Probleme hatte ich auch, wenn der Tracking-Aufkleber auf dem Fenster klebte und nicht auf dem Lack, gab es wohl Kontrastprobleme. Es ist also immer so ein Thema, wie die Kamera die OCR auch, ja. Oder wie die OCR das nimmt. Aber nichts, was man nicht irgendwie mit einer Verbesserung der OCR beheben könnte. Ja, das kann er genau nicht. Dann müssen da andere einbinden. Genau, das ist sicher auch das Problem. Ich glaube, für die Umsonstversion wird keiner was sagen. Die gucken sich das an. Wenn das von 5-mal nur 3-mal funktioniert, wird das keiner mehr benutzen, weil es dann anfängt zu nerven, weil du das dann doch eintippen musst. Dann ist es, also du merkst, dann ist es einfach nicht komfortabel genug, nenne ich mal. Aber wenn ich 5 € dafür bezahlt habe und dann 3 von 5 nur gescannt bekomme, also ich, ja, Junge, der wird jetzt, glaube ich, was lernen, dieser Junge. Und das, zwar nichts Positives. Die Frage ist halt einfach, die TB-Codes sind manchmal auch nicht sauber gepresst. Das liegt ja immer an diesem Coin-Manufaktor. Ja. Wenn die zu nah beieinander stehen, schafft es die OCR nicht. Und so ähnlich liegt es bei allem, was, also wenn du hier was nähst, dann ist es ja mitunter verbunden, dann kann das L nicht mehr abgrenzen von dem E. Wobei aber, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich mache sehr viel mit OCR, weil ich sämtliche Post zum Beispiel, die wir bekommen, scanne ich ein, weil ich einfach durch die Wohnung auch immer mal schnell darauf zugreifen muss und so. Und die läuft durch, ich benutze einmal dieses Abbey Fine Reader 11 oder OneNote. OneNote scannt ja auch zum Beispiel Internetseiten ein und kann die dann per OCR durchlesen. Oder Evernote. Evernote jetzt nicht mehr, aber vorher auch. Und das ist ein Witz bis jetzt. Also wir haben ja vorhin einen Code gescannt und du siehst ihn ja in der Kamera. Und so gut, wie der da drin zu erkennen war, erwarte ich, dass diese OCR das erkennt. Und die OCR-Leistung ist in meinen Augen echt scheiße von dieser App. Okay. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das, ist aber, wie gesagt, ich kann es auch nur jetzt von einem kurzen Test beurteilen. Ich glaube, sein Problem wird sein, wenn die Leute 5 € bezahlen, was echt teuer ist für eine App. Selbst für eine iPhone-App finde ich das nicht gerade billig, die nur eine einzige wirkliche Funktion hat. Dann wird er jetzt diesen Lerneffekt haben. Ich bin lange genug Programmierer, um das zu wissen. Dass ihm jeder Fehler aber so richtig mit Anlauf um die Ohren gehauen wird. Denn wenn einer 5 € bezahlt hat, erwartet er, dass das funktioniert. Also ich glaube, das könnte sehr, sehr schwierig werden für ihn. Massendiscover, keine Ahnung, mach auch sein. Ich bin, wie gesagt, sehr. Ich glaube, die Idee ist klasse. Die Frage ist, welche Qualität hat das Ding? Mhm. Und das kann man erst rauskriegen, wenn das 50 Leute benutzen. Wir beide sind, was weiß ich, du zitterst vielleicht zu viel, ich bin zu blöd, genau. Der Nächste macht dies falsch und jetzt kommt ein Junger und der, zack, bei dem geht jeder. Man muss mal abwarten, wie sich das in der Masse, glaube ich, so durchsetzt. Also im Ersten, ich denke mal, die Idee ist gut. Genau so ist es. was Miss Marple sagt, ist tatsächlich eine die auf die das Aspekt des Coverns in der Zeit stark in den Vordergrund stellt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man sehen, aber letztendlich spricht es genau die Klientel ja auch an, die man auf Events häufig sitzen sieht und irgendwelche Nummern abschreiben. Ja, so klar. Wird das einfach in die App aufgenommen. Du musst es ja dann, du hast es dann auf jeden Fall in der App drin und kannst es später auch discovern. Das ist auch schneller, als wenn ich jetzt immer nur Fotos mache, mich zu Hause hinsetze, das umsetzen muss. Ich, wie gesagt, für mich ist die App auch ja völlig sinnbefreit, aber ich glaube, da ist eine Nutzerbasis, eine potenzielle, das Ding könnte schon Volltreffer werden, aber die OCR muss wirklich gut sein. Ich hatte das da, also weiß ich nicht. Eigentlich ist fast alles gut, bis auf die OCR, aber da hat er auch eine Hilfeseite, also vielleicht haben wir uns auch blöd angestellt, ja. Weil die Benutzerführung ist super simpel gestaltet, finde ich auch, ich will da jetzt auch nicht viel umherklicken müssen, ich kann ja, das muss zack, zack, kurz muss, aus, ja. auswählen, und dann, was ja. ich möchte, lest euch den kurzen Erfahrungsbericht durch. Dann wisst ihr Bescheid, ob die App für euch irgendwas ist oder nicht. Also ich, wie gesagt, ich glaube auch, eine gute Idee. Und jetzt bin ich gespannt, was in der breiten Anwendung passiert. Also wenn ihr so ein iPhone habt und das Ding tatsächlich benutzt, dann ruhig mal auch mal, da, darf ich auch mal nach Kommentaren fragen, dann ruhig auch mal in die Kommentare. Also, das interessiert mich tatsächlich mal, wie sich das Ding so durchsetzen wird. Das sollte es direkt in der GC abgeben. Ja, das ist ja das, was Holger auch sagt. Also da wäre es natürlich am geschicktesten aufgehoben. Ich glaube aber nicht, dass die das einkaufen werden. Wenn sie so viel Intelligenz hätten, dann hätten sie damals auch GC Vote gekauft, statt ihrem komischen Favoritensystem. Ja. Weil GC Vote war einfach unfassbar überlegen. Ja, es gibt ja zwei Dinge. Es ist entweder es ist ziemlich gut, oder es gibt jetzt einen Anstoß. Ja, wenn die App ganz gut performt, dann hat Groundspeak ja einen Anstoß, es eventuell selber in ihre App zu integrieren. Stimmt. Oder andere Leute in ihre. Also es gibt ja zwei Platzhirsche. Das eine ist CGO. Ich weiß gar nicht, sind die eigentlich offizielle API oder gehen die nur? Das weiß ich nicht. Das war ja immer mal so eine Sache. Und das andere ist LVC für die beiden Betriebssysteme. Und natürlich gibt's da noch was drumherum, aber das sind die meiner Meinung nach am meist genutztesten momentan. Ja, ich glaube, was tatsächlich gerade viel kommt, ist tatsächlich dieses Locus auch. Ich merke das, jeder, der das mal benutzt, der sagt, okay, ich schmeiß CGO weg und nimm das. Wegen der Navigation, da ist es wirklich schon überlegen. Gibt's aber nur für Android, oder? Ja, ja, ja. Ich glaube, Locus ist sogar offiziell auf der Geocaching Live App. Naja, egal. Ja, tut's. Du kannst bei CGO, das ist zum Beispiel so eine Funktion, weißt du, du hast dein ganz normales Locus laufen und dann hast du so ein Zusatzprogramm, das kostet auch nichts. Und da kannst du einfach sagen, GC Live, und dann kriegst du zack, die Live-Caches eingeblendet. Im Prinzip so wie CGO. Also nicht nur die du als Punkte vorher importiert hast als GPX, sondern eben auch live. Also es ist schon sehr, sehr, sehr cool umgesetzt. Ja, und da gibt es noch Geosphere und so weiter. Aber da bin ich jetzt auch nicht 100% im Thema. Das stimmt übrigens. Also zwei Sachen mal, bevor das da wieder wegläuft. Einmal hieß es, wenn GC schlau wäre, hätten sie GC Vote gekauft. Da habe ich mal Leute hören, nee, die haben sogar tatsächlich wohl einen Grund, dass sie GC Vote nicht haben wollten. Und zwar kannst du mit GC Vote 1 tun, und das gefällt den Amerikanern wohl so gar nicht. Also das wollen sie auf gar keinen Fall. Du kannst ja mit GC Vote auch Caches abstrafen, indem du ihnen eben nur einen Punkt gibst oder einen halben. Mhm. Und das wollen sie gar nicht, weil das wäre ja was Negatives. Kann man jetzt einfach mal so dahin stellen. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal egal, aber das ist eben so. Bei CGO damals das Problem, dass sie parallel OC supportet haben. Das kann bestimmt gut sein, das tun sie auch heute noch. Das finde ich auch bei CGO einen richtigen Vorteil. Das gibt's bei Locus nämlich nicht. Bei CGO kannst du dir auch die OC-Caches mal locker mit einblenden. Das ist eigentlich sehr praktisch gemacht. Aber da kann es aber auch ein Umdenken geben, weil Facebook wollte ja diesen Dislike-Button auch nie haben. Ja. Und sie experimentieren jetzt tatsächlich bei Test-Usern auch mit Dingen, dass du einen Beitrag auch abstrafen kannst. Ah, okay. Übrigens habe ich gerade mal bei den API-Partner-Applications, da ist tatsächlich CGO bei Android nicht aufgeführt. Locus, jawohl. Also gibt's noch Taiyan, Neon Geo, Cache. Ja, das meine ich. Locus ist da ziemlich. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Das war auch nicht ganz billig, dieses Locus, glaube ich. Das war schon ein bisschen teurer, das Programm. Auf jeden Fall, Locus ist echt. Das ist schon beeindruckend, was die da gezaubert haben. Ich habe mich ja lange auch gegen das Handycache und so gewehrt, aber mit diesem Locus, das ist schon. Boah. Wie gesagt, ich nehme das ja normal zum Handycache, also zum Handcachen wie mit dem GPS-Gerät. Dann steige ich aufs Motorrad. Das Einzige, was ich einstellen muss, ist Autozoom. Und lass mich mit von dem Ding zu den Caches. Also es ist wirklich fein. Grisu schreibt gerade oder fragt gerade, ich kann es dir nicht beantworten, also er sagt, da sie parallel OC supportet haben, haben sie vielleicht keine API-Zugriff bekommen. Das könnte gut sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, weil da ist Groundspeak sehr pissig. Ja, aber andererseits sind sie nicht pissig genug, wenn mir jemand das nicht über die API, diese Datenbank runterzieht, könnte man auch unterbinden, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, das können sie auch mal irgendwann vielleicht sperren, keine Ahnung. Naja. Ja, gut. Also es gibt genug Tools und TB-Scan ist das Neue und ich glaube schon, dass es auch viel interessieren wird. Wie gesagt, für uns ist es jetzt eher so, das ist echt mehr so ein Hörersupport, weil für mich ist es völlig belanglos, selbst wenn es das für Android geben würde. Es gab aber auch schon die ersten Fragen gleich wegen, ob das auch für Android kommt. Ja. Aber auf jeden Fall nicht auf schnell, weil der Junge ist, glaube ich, froh, dass er jetzt erstmal Apple programmieren kann. Da wird er andere Probleme haben, als sich jetzt gleich um Android zu kümmern. Ja, man muss es auch sehen, ja, und schauen, ob es sich überhaupt durchsetzt. Ja. Gerade im App Store sind ja einige Apps, die gute Apps, die verschwinden nach hinten. Ich bin gespannt, Preis würde mich vielleicht abschrecken. Ja, das finde ich auch ein bisschen teuer, nur für Discover eigentlich. Mehr machst du ja gar nicht. Na, finde ich auch schwierig. Ja, ist aber auch immer, ja. Da kommt übrigens noch der Einwurf. Ja, hier, jetzt habe ich mein Thema wieder gefunden von vorhin. Schreibst du gleich mal rein. Ja, da kommt eben noch der Einwurf, dass es bei CGEO ja auch per GPX-Datei geht. Da war ich bei CGEO sehr enttäuscht. Das muss ich mal einwerfen, wenn wir schon gerade bei den Handy-Programmen sind. Wenn ich in CGEO, ich habe immer auch mal eine Zeit lang, weil dann kommen doch immer Anrufe, weißt du noch, wo der Cache lag und so und ich unterwegs. Und dann hatte ich mir auch mal die gefundenen Datenbank hochgeladen. Bei Locus ging das, problemlos. Hm. Locus hat nur den Nachteil gehabt, dass er mir die auch auf der Karte anzeigt. Und das nervt natürlich, weil es eine Menge waren. Bei CGEO habe ich dann auch mal diese, ich glaube 13.000 Funde sind es im Moment, oder 13,5 um den Dreh rum, auch mal hochgeladen. Und dann geht's mit CGEO ganz schnell zu Ende, weil das kann er nicht mehr, das kriegt er nicht gebacken. Das ist zu viel. Also der hat echt ein Problem an einer bestimmten Cache-Anzahl. Da bin ich bei CGEO. Ja, okay. Also ich habe CGEO damals auch genutzt, weil es war eine App, die es auch für BlackBerry gab. Und die hat wirklich, du so sagen? Und die hat tatsächlich, ich war auch zufrieden. Die hat funktioniert für alles das, was ich wollte. Natürlich ja, arbeite ich zusätzlich auch noch mit dem GPX und so weiter und so fort. Aber egal. Müsst ihr euch sehen. Letztendlich entscheidet ihr natürlich, welche App gut ist. Ich konnte bislang gar keine App so gar nicht empfehlen. Alle hatten irgendwelche Vorteile und man muss sich dann halt raussuchen, was ist ja auch man braucht. Ist ja auch Geschmackssache. Also. Ja, der ist auch gut. So ein Handzähler zu nehmen, so wie beim Laufen, dafür die Schritte zählen. Kann man natürlich auch machen. Und die App zeigt, genau, das fand ich witzig. Ich habe ja nur die Bilder von der App gesehen, weil ich sie ja nicht benutzen kann von dem TB-Scan. Er zeigt dann tatsächlich mal an, wie viele TBs man da überhaupt gescannt hat. Und so, das war mir sonst auch gar nicht so bewusst, dass ich da, was ich da stehen habe. Keine Ahnung, habe ich noch nie geguckt. Aber das, ach so, wie viel du insgesamt hast. Ja, habe ich jetzt überhaupt. Jetzt zeigt dir auch an, wie viel du mit dieser App gescannt hast dann. Das zeigt er dir auch noch an, so ein kleines Gag-Ding. Da hat er ja schon praktisch, falls das gut läuft, kann er dann später umstellen. Das heißt, du bezahlst pro Gescan-Code. Naja, ich glaube, er wird nicht mehr. Nein. Gottes Willen. Aber das sind halt, ja, Programmierer halt, ne? Die programmieren auch manchmal was rein. Ja, das ist auch okay. Wo du einfach denkst, welchen Nutzen hat das? Ja, keinen, aber es steht halt drin. Ne? Da läuft noch einer mit dem Oregon rum, ne? Ja, das ist. Also ich habe hier mit dem Ding 24 TBs gescannt. Logischerweise habe ich nur irgendwie 8 gesendete Logs. Zeitersparnis 4 Minuten 24. Basierend auf einer durchschnittlichen Ersparnis von 22 Sekunden. Warte mal. Dann stimmt die Zeit. Ach so, wegen gesendet. Naja, egal. Naja, Cacher stehen auf Zahlen von daher. Kannst du auch zurücksetzen. Kannst du also immer neu machen. Also warte, bis jemand das in seinem Profil drin hat. Ich wollte ja Kamera machen. Ja, genau, als Souvenir bist du. Dann hattest du gefunden. Ich weiß nicht, wurde das ja das rechtzeitige Eventplanung, habe ich es mal schon genannt. Genau, das hatte ich von meinem lieben Freund Halvor, der ja für unsere Dein Mutter Tour jetzt irgendwas raussucht, der mich darauf aufmerksam machte, dass auf der Seite von GoCacher, ne? Ja, bestimmt. Die sind auch irgendwie offizieller Groundspeak Verkünder oder wie man es denn will. Also, nehmt euch bitte für 2019 und 2020 nichts vor. Ja, das sind schwierigste Events. 2020 gibt es ein Central Mega in London und in 2019 ist ein irgendwo in UK ein Festival. Also ist es jetzt nicht mehr so, dass man das Event so auf einem anderen Mega-Event promotet und man sich sagt, ja Mensch, redest du jetzt hier schon über 2018? Nein, wir reden schon über 2020. Ja. Wir haben uns vorher schon lustig gemacht, wenn ein, zwei Jahre im Voraus angekündigt wurde, also ja. Und das führt mich gleich zu meinem nächsten Thema dazu noch. Da kommt der Chat 2020 Fragezeichen. Ja, ja, 2020. Also Monat steht noch nicht fest, aber macht auf jeden Fall 2020, haltet euch irgendwas frei. Ja, das Jahr. Das Jahr. Also es wird echt langsam absurd, ne? Also irgendwie. Absurd fand ich auch ganz großes, wie heißt das, Mega Zeppelin, Zeppelin Mega, Friedrichshafen. Ja. Ganz große Ankündigung, ihr könnt jetzt auch mit dem Zeppelin fliegen. Gleich darunter, wir weisen nochmal darauf hin, das ist ein externer Anbieter, hat nichts mit uns zu tun. Ich denke mir, warum weisen sie denn so explizit darauf hin? Als ich den Preis gesehen habe, war mir alles klar. Was kostet denn? Na? Halbe Stunde mit dem Zeppelin fliegen, 200 Euro. Ja, aber so fast wie Hubschrauber, oder? Nee, Hubschrauber kriegst du für 40 mittlerweile. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, ich habe da also... Dann kam natürlich auch noch, letztendlich natürlich kam, ich kann mir jetzt jeden Tag einen Euro zurücklegen, dann habe ich auch zum Event die 200 Euro. Ist der nicht gerade abgestürzt, das Ding? Nee, das ist das an Versuchs. Ich wollte sagen, das größte Zeppelin der Welt, was ist doch da abgestürzt. Und, ja, abgestürzt, sie konnten ihn nicht sauber landen. Auf jeden Fall war ziemlich viel kaputt und es gab keine Verletzten. Als ich das schon las, wusste ich, okay, möchte ich auch nicht drin. Das ist, ja, Sascha sagt es schon, also wenn du dann alleine musst du ja auch nicht reingehen, dann musst du noch jemanden mitnehmen, 800 Euro für eine halbe Stunde. Kein 2020 geht nicht, da ist EM und Olympiastunde, da wird es echt schwierig. Ja, vielleicht lassen sie dafür Olympia ja ausfallen, wenn die sehen, dass hier ein Event ist, wissen sie, okay, hat Olympia keinen Sinn. Ich fand's schon krass, also es muss ja irgendeine Kalkulation dahinter stehen, entweder sind die Fixkosten wirklich so teuer bei so einem Zeppelin-Flug. Das oder es gehen nur so wenig Personen rein oder. Ja, gehen ja nur. Du hast ja nur unten dieses kleine Ding, was da drunter hängt. Ja, weiß ich nicht, 8 Personen oder so. Den machen die pro halbe Stunde. Nee, ich glaube, da passen schon mehr rein. Also ich glaube 20, 30 Leute kriegst du da wohl schon rein, aber selbst dann muss das Ding erstmal mit Gas befüllen. Ja, aber dann fliegt es ja den ganzen Tag rum. Ja, aber es ist ja nicht gerade schnell. Also wenn du jetzt nach einer halben Stunde landest, bis das Ding gelandet ist und wieder abgehoben ist, möchte ich nicht wissen, wie lange das dauert. Ja, 10 Minuten Flugzeug wahrscheinlich. Da gehe ich von aus, maximal, ja. Aber eine halbe Stunde wird es, also wahrscheinlich eine halbe Stunde an Bord oder wie auch immer. Also ja, ich fand 200 Euro, fand ich schon. Ist, ja. Ambitionieren, ne? Ja, aber, wer sich's leisten möchte, gerne. Die Leute haben Kohle, das ist das ja. Aber ich finde den Stundensatz richtig geil. Ein Lapcash kann nur vom Zeppelin ausgelöst werden. Dann fahren alle. Das ist wohl wahr. Nee, dann legen alle zusammen, dass sie einen reinschicken. Ja, oder so. Wenn du 200 Leute findest, die dir 1 Euro spenden, dann hast du einen, der da reingehen kann. Das ist doch echt absurd. Also, naja. Also für 2020, wenn ihr da schon planen wollt, welches Event ihr besucht, dann guckt ihr einfach beim GoCacher. Wobei, der kündigt die nur an. Also es ist, ich weiß, das kann mich noch entsinnen, als Hamburger Mega abgekündigt hat er das nie so richtig. Das verschwindet dann einfach irgendwann von der Seite so unkommentiert. Ja. Mir fiel es halt nur so in diesen Erinnerungen auf. So. Danke, dafür gibt es dann Zeppelin-Souvenir. Ja, das stimmt. So, was haben wir noch Schönes? Ich habe einen YouTube-Spielfilm über Geocaching gesehen. Hast du den komplett angeschaut? Schau, wie hieß der überhaupt? Resident Tomb Cache, der Film. Weißt du, das ist... Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass es ihn gibt. Also, ich habe es ja auch dazu geschrieben. Achso, du hast ja OneNote da nicht. Ich habe das nach 5 Minuten ausgemacht. Also, das wirkt alles... Also, ich fand den Film... optisch gar nicht mal so schlecht gemacht, aber die Dialoge, das war so, also. Ja, Laienschauspieler. Sag, wie es ist, Laienschauspieler. Schauspielgruppe, erste Klasse, zweite Stunde, ehrlich. Wundert mich, dass es nicht abgelesen war. Ja, so, vielleicht haben sie es abgelesen. Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwo noch ein Holzbrett steht, auf dem steht, was sie sprechen. Also, den fand ich schlimm. Also, ich will den jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich fand das auch, wie gesagt, das Bildmaterial fand ich sogar relativ ansprechend, aber die Dialoge, also nicht nur der Dialog an sich, rein textmäßig war der schon. Also, Wir brauchen einen Film nicht schlecht machen. Es gibt ja auch sowas wie die goldene Tomate oder irgendwas. Ja. Angriff der Killer-Tomaten. Nee, Plan 9 from Outer Space gilt bislang als der schlechteste Film, der je gedreht wurde. Wenn ihr wissen wollt, warum, guckt euch den mal an. Ja, aber da könnte dieser dann schon. Aber der war professionell gedreht. Ich habe hier keinen Ton an, ich kann den gar nicht laufen. Mich hat dieser Teaser schon. Wie sind die auf diesen Titel gekommen? Resident Evil trifft Tomb Raider und muss noch ein bisschen Geocaching rein. Ich weiß auch gar nicht so, wie der ausgegangen ist, weil als er da durchgebeamt wurde, also als er mit dem Motorrad schon losfiel, wusste ich, oh mein Gott, ich fahre jetzt ein 30er Motorrad oder so, aber so einen Typen habe ich noch nicht getroffen. Und dann wurde er da irgendwie durchgebeamt oder was, wenn ich mich recht entsinne. Und dann habe ich gedacht, nee, lass mal gut sein. Ey. Also mein Hauptproblem waren tatsächlich die Texte. Aber wie es ist, wie immer, auch schlechte Werbung ist ja Werbung. Guckt euch das an, bildet euch mal ein eigenes Urteil. Ich wollte nur mal Bescheid sagen. Gott. Es gibt da einen Film. Wo Interceptor gerade diesen Plan 9 nochmal aufwirft. Also guckt ihn euch an, aber vorher vielleicht ein bisschen Alkohol zu euch nehmen. Ich mach's ganz kurz. Es gibt irgendwie 5 Locations, die sind aber alle im Studio. Das heißt, dass bei welchem jetzt? Beim Plan 9 vom Outer Space. Die Polizeistation weicht nur geringfügig vom UFO ab. Muss man hingucken. Außerdem, der Hauptdarsteller ist während des Films gestorben. Irgendwie 2 Meter groß und Klatze. Und den haben sie irgendwie durch einen 1,60 großen, 2 Meter großen Schlangenklatze und durch einen 1,60 großen Behaarten irgendwie gesetzt. Ja, aber dann guck dir diese Shark-Filme an. Da. Ja, nee, der ist aber schon wieder geil. Ja, aber deswegen diese Shark, diese fliegenden Sharknator. Sharknator. Das ist für mich, also, es geht nicht mehr weiter runter. Nee, aber die sind eine Referenz auf diesen Film auch und auf den der Runde Angriff der Killertomaten ist noch geiler. Ich habe heute gesehen, Paul, ein Alien auf der Flucht, der war schon wieder gut. Ja, der ist ja witzig. Der ist ja die Verarschung sozusagen von E.T., ja. Aber großartig. Ja. Wie er diesen Vogel heilt und alles staunt, er frisst den auf und zeigt, ja, dachte, ihn, ich fress einen toten Vogel. Wie cool. Der Film war so scheiße, den fand ich schon wieder gut. Na gut, auf jeden Fall, wer mal Bock hat, einen Geocaching-Film zu gehen, da könnt ihr einen gucken und dann könnt ihr euch ein eigenes Urteil bilden. Gerne auch mal kommentieren. Ich lese ja auch gerne, was andere darüber denken. Ich freue mich auch, dass in letzter Zeit sehr viel kommentiert wird, weil ich immer sehr spannend finde, wie andere das sehen, was wir da so verzapfen und reden. Ja, aber ich weiß es nicht. Vielleicht geht das Hobby auch nicht in Film. Ich finde es, Hobby ist ja an sich so nicht spannend. Was? Das wollte ich sagen, ich finde das auch, das Hobby trägt alleine nicht. Du musst irgendwas einbauen. Ja. Zeittunnel, Geister, was hat man, Massenmörder irgendwie. Ja. Aber an sich ist es ja dann, sagen wir mal, es gab doch schon mal irgendeinen, wo irgendwie so dieses Blair Witch Project irgendwie mit Geocaching verbunden wurde. Im Endeffekt war es so ein übersinnlicher Film, wo nur einfach jemand mal Geocaching noch reingelegt hat. Ja, aber die hätten auch wandern gehen können. Ja, ja, absolut. Lost Place, der Film, oder das kann es, ich glaube, der war es. Aber es, naja. Ja. Kann man sich alle angucken, wie gesagt. Also ich will da auch gar keinem seinen Geschmack vorschreiben. Um Gottes Willen, Geschmack kann man nicht diskutieren. Ich habe mir gestern Terminator angeschaut, Genesis. War ganz okay. Ich habe die alle, das ging ziemlich an mir vorbei. Jetzt kommst du, ja, jetzt hat man vorhin schon angerissen, jetzt kommst du zu deinen 3 Souvenirs. Und Info für Premium. Das ist diese Mission. Ja, ne? ja, das fiel mir nur auf, dass sie diese wie ist die GC Mission? Ja, hat man oben schon, ja, das ist GC Mission. Ich habe noch nicht mal die Mail bekommen, weil die in meinem Spam-Ordner steckte. Ja, ich habe sie bekommen. Der verzweifelte Versuch, jetzt Premium-Member mal wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Also hat ja jeder mitgekriegt, es gab irgendwelche pseudo-verschlüsselten Schwachsinn und den sollte man lösen. Konnte man auch auf Facebook nachlesen. Ich glaube, JR hat sich da aus Versehen jedes Mal verplappert. Und dann gab es Souvenirs, glaube ich. Ne? Einmal, was war das? Das erste gab es ein Souvenir wofür? Da musstest du, glaube ich, nur ein Traddy machen. Ich muss drauflegen. Ich habe es wirklich, ja, das war. Ich glaub, da reicht es einfach, einen Cash zu machen am Wochenende. Nee, der musste eine bestimmte Anzahl Favoriten haben. Mindestens 10, glaube ich. Genau, und was war beim zweiten? Du hast hier keinen Link drauf gesetzt, ne? Ich gehe nochmal so rein. Nee, es war mir auch so scheißegal. Ich gebe es echt zu. Ich habe das ja auch nie bekommen. Ach, siehst du, dann Multi. Halfor schreibt es gerade. Erst der Cash mit 10 Favoritenpunkten und dann Multi. Und was kam dann, 27. und 28., das ist ja morgen oder übermorgen, ein Mystery. Siehst du, den werde ich schon mal nicht kriegen, dieses Souvenir, weil ich gar kein Mystery habe, hier keinen gelösten. Dann gibt es noch schon 3 Jahre, immer im August. Okay, den Satz habe ich nicht verstanden. Ja, ich fand das so geil. Viel Glück, das Schicksal des Geocaching-Universums liegt in deinen Händen. Ja. Alex ist Community-Managerin und hat sich das, na, vielleicht nicht ausgedacht, aber sie bringt das rüber. Aber es, jetzt sind wir wieder beim Thema, jetzt vertrete ich genau die Antithese zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt sind wir genau die Rollen verteilt. Es ist irgendwie Schwachsinn, aber du findest auf Facebook, auf Twitter, das erste, was ich hier eingegeben habe, GC Mission, ja. Da schickt mir schon Google GC Mission Lösung vor. Ja, das glaube ich. Ne? Also, das Thema läuft. Das ist auch der nächste Teil. Das fiel mir auch auf, dass was die Blogs alle, also dann lasst du bei etlichen Blogs, dass, wie überrascht sie waren, was das für Zugriffszahlen plötzlich gab, wenn sie darüber berichtet haben. Ich gestehe bei uns ja nicht, wir haben auch nicht darüber berichtet. Weiß ich auch nicht. Konnte ich nichts mit anfangen. Also ich werde dieses Souvenir auch morgen nicht kriegen. Mir ist es auch völlig, glaube ich, hätte auch die anderen beiden, doch, die habe ich sogar gekriegt, aber es war, weil wir in Urlaub waren. Mir gehen diese Souvenirs. Ich bin auch nicht mal einer von diesen Hatern. Also mich stören die nicht mal. Aber ich kriege da auch nichts von mit. Das schießt so an mir vorbei. Wenn es hochkommt, sagt Heike, mal zweimal, wie sieht denn das Bild aus? So, dann gucken wir darauf. Aber selbst das passiert nur einmal im Jahr. Was heißt denn Hater? Also Hater sind wir ja nicht. Wir sagen halt, mir könnte es auch egal sein. Ich finde nur dieses Versteifen auf diesen Souveniren macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Aber ja, dieses Rumgelüge geht mir immer so auf den Sack. Ja, nee, ich finde es ja nicht gut. Ach, aber den Mystery schaffe ich morgen erst. Nee, ich brauche sie nicht mitloggen. Ich brauche den Scheiß wirklich nicht. Ich habe noch gar keins. Oder wo sehe ich das? Ja, doch, irgendwo tauchte das dann auf. Alleine schon die Sortierung hier ist dafür ein Arsch. Habe ich auch noch nicht verstanden. Der Witz ist doch, jetzt kommt dieses Szenario mit den 10 Favoritenpunkten. Na, wir waren irgendwie in Regensburg. Da war es ja fast unmöglich, nicht einen Cache zu machen, der 10 Favoritenpunkte hat. Hm. Nee, also das ist, ja. Ach so, das ist nach Anfangsbuchstaben sortiert. Ich hab's tatsächlich nicht. Ja, bin ja ganz clever drum rumgekommen. Siehst du, schreibt Stellinger aus, das ist nicht ein rein deutsches Problem, wird doch nur 50.000 Mal vergeben. Das ist ja auch, was ich schon mal rausgesucht hatte, dass die Zahlen da gar nicht so hoch waren bei diesen Souvenirs. Es ist, glaube ich, hauptsächlich diese Community, die auch im Internet vertreten ist, die da so geil drauf ist. Insgesamt waren die Zahlen gar nicht so. Ja, aber wenn die Zahlen, dann frage ich mich, warum Groundspeak das macht. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil du konntest ja diese Zahlen, irgendwo konntest du das nachgucken. Also wie oft welches Souvenir kannst du nachprüfen. Ich glaube, bei GC Project habe ich das mal gefunden. Darüber kam ich da drauf. Genau, da kam ich darüber drauf. Steht auch wieder, klar kann man die Dinger auch im Profil ausblenden. Ich finde die schön ja gar nicht. Warum sollte ich denn? Lass sie doch da rumgammeln, das ist mir doch egal. Also. Ganz ehrlich, die sind auf Platz, auf Tab 4. Ja, genau, die sind da irgendwo auf Tab 54 und ich egal. Mir sind sie egal. Aber das wundert mich nun wirklich, dass sie ihre ganze Community-Arbeit auf diese Souvenirs, und die setzen sie nur auf diese Souvenirs auf. Ja. Und wir kriegen das mit so wenig Zahlen. Doch, nee, die Zahlen kriegst du recht schnell. Gehst auf GC Project. Nee, ich meine jetzt für 50.000. Ach so, ja, wenn du auf GC Project kannst du das angucken. Ich habe da ja so ein Jahr habe ich das mal abgeschlossen, lasse ich jetzt auch auslaufen, ist genauso sinnlos. Aber da kannst du das auch nachgucken. Lass uns jetzt den Aluhut aufsetzen und mal Verschwörungstheorien. Wenn das jetzt wirklich nur 50.000 Mal vergeben ist und Groundspeak setzt sich auf diesem Souvenir-Thema auf, muss diese 50.000 ja eine gewisse Zahl für sie bedeuten, haben wir vielleicht nur statt Millionen vielleicht doch nur 100.000 aktive Cache. Aktive werden sowieso keine Millionen sein. Das haben sie aber, glaube ich, nie behauptet. Sie reden immer noch von Accounts. Was ja was ganz anderes ist. Ja, aber wenn du jetzt so mal so ein Werbeding mit so einem Travelbug machen willst, dann kriegst du auch ganz andere Zahlen, du. Ja, ja klar, aber man, nicht aktive, glaube ich. Das schreiben sie dann auch nicht rein. GC Leaks. Ja, GC Leaks ist ja schon verstorben, die gibt's ja schon ewig nicht mehr. Ja, bei dem vorletzten Jahr mit dem jeden Tag ein Souvenir haben sich etliche Cacher den ganzen Monat verweigert. Ja, das finde ich jetzt aber auch nicht wirklich viel sinnvoller als auf geil zu sein auf Caches, weil das irgendwie, als ob das irgendwie interessieren würde. Weißt du, da hat sich bestimmt eine große Anzahl den ganzen Monat verweigert, um dann, wenn sich das alles gelegt hat, die Dinger nachzulocken, doch zu haben. Genau. Nee. So ist es doch hier immer. Es wird immer alles so, es wird doch immer groß rumgeschrien, das mache ich nicht und das mache ich nicht. Und dann dann kommen sie trotzdem hin. Ja, man will ja vor allen Dingen sehr individuell sein, das ist ja ganz wichtig. Das muss man unbedingt, naja. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Das hatten wir gerade durch. Ach, Hochzeit, das habe ich nur von Koblenz gehört. In Koblenz auf Mega gab es dann ja Hochzeit und Junggesellenabschied. Ich habe ehrlich gesagt wenig Positives darüber gehört. Zwei, drei Mädchen fanden die Hochzeit gut. Ich vermute mal, die in Wirklichkeit interessierte die Hochzeit scheiß. Die fanden das so schön, sich ein Hochzeitskleid angucken zu können. Und der Junggesellenabschied ging wohl diversen Leuten auf den Keks. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wieso man einen Junggesellenabschied auch noch auf ein Event legt. Also da geht's echt völlig an mir vorbei. Was mich mal interessieren würde tatsächlich, also da würde ich tatsächlich auch mal gerne ein paar Kommentare zu hören, was ihr so von Hochzeit haltet. Also so allgemein von Hochzeit? Nee, wirklich von Hochzeit auf ein Event. Ich finde das also völlig schräg, das weiß sowieso jeder. Warum nicht? Klar. Aber die Hochzeit war nicht öffentlich. Ich denke, die war öffentlich. Hä? Das war, ich glaube, nur die Feier auf dem Event. Ja, ist ja auch geil. Spaß auf viel Geld. Wenn du sagst, komm mal aufs Event, da feiern wir meine Hochzeit und dann müssen sich alle selber Getränke kaufen. Geil. Wenn du keine Freunde hast, machst du das. Naja, das ist immer so negativ geredet. Die werden schon Freunde haben, aber ich frage mich immer nur... Nee. Ja, okay, aber da würde ich mir echt dazustellen. Eine Hochzeit ist für mich was, ich will nicht sagen, was Intimes, aber find ich da lade ich meinen engsten Verwandten ein. Das geht einfach nur mich an. Jetzt kann es natürlich sein, dass du auch keine Verwandten hast und dann macht es vielleicht Sinn. Aber das Ding auf so ein Event zu zelebrieren, käme mir im Leben nicht in den Sinn. Da kommt auch gerade, das wäre auch meine Idee, nämlich gerade, was ich noch schlimmer finde, also die Hochzeit fand, kann ich fast noch eher stehen als ein Hochzeitsantrag. Das hat für mich schon immer auch, früher gab es das auf RTL oder sowas ja auch, irgendwie so ein Scheiß mit Hochzeitsanträgen, wo ich immer gedacht habe, wollt ihr überhaupt euren Partner oder geht es euch einfach nochmal drum, auf die Bühne zu dürfen? Oder wem will ich denn was beweisen? Also Intimste, was ich machen kann, mit, außer jetzt noch Sex zu haben, das kommt vermutlich als nächstes auf die Bühne, aber einen Heiratsantrag zu machen, das stelle ich meinem Partner und doch nicht vor 1000 Leuten, die ich alle nicht kenne. Also es, ja, also ich glaube, wenn das ist ja jetzt, der Bann ist ja jetzt durchbrochen. Als nächstes wird wahrscheinlich die Beerdigung kommen. Generell sind oft die GC-Pärchen komisch, die sich über das Hobby kennengelernt haben. Das, ich sag mal nicht, wer es geschrieben hat, sonst das würde ich aber leise sagen. Ich kenne da einige von. Ich meine, ich finde ehrlich gesagt alle Kescher ein bisschen komisch. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also ist doch so, wenn du auf so einem Event irgendwie rumläufst als Brautpaar, dann willst du die Aufmerksamkeit, dann willst du das machen und das machst du, weil du es weißt, das wahrscheinlich vorher noch nicht. Ja, gab. Aber jetzt schlimmer, Kescher, sag mir jetzt endlich, die Hochzeit war nicht öffentlich, aber denn, ich denke, die war da. Ach so, die sind vermutlich nach der Trauung dann erst aufs Event gekommen. Und haben den Blumenstrauß dadurch gegeben. Der hat einen Antrag auf dem Event gemacht, ganz groß auf der Bühne, so war das. Und dann, ach, der war das, okay. Der, und dann werden sie dann nochmal später irgendwann geheiratet haben, das muss natürlich ein Standesbeamter machen. Ja. Oder in der Kirche, und dann werden sie da ihre, wie nennt man das denn, Hochzeitsfeier auf dem Event machen, oder wie auch immer. Oh mein Gott, und das nächste, was dann kommt, ist das Kind machen. Die Hochzeit feiern im Raum des Standesamtes im Schloss gesehen mit Freunden und Verwandten. Das Brautpaar wurde lediglich auf der Treppe gesehen. Danach fand die private Feier statt. Ja, dann war es doch überhaupt nicht auf dem... Also sie sind. Dafür gab es aber erstaunlich viele Bilder davon. Dann sind sie praktisch einmal kurz übers Event gelaufen. Und da haben die so einen Aufriss von gemacht. Oh Mann, ich... Also manchmal... Naja. Ja, du. Sollen sie mal machen. Ist ja nicht meine Hochzeit. Ich werde es nie verstehen. Ja, die Frage ist, wer hat den Aufriss gemacht, ne? Die Eventausstatter, das wurde ja schon so verkauft, die erste Hochzeit auf einem Location-Event. Ja, genau. Naja. Mit einer Fahrt über der LP, ja, das ist schon sowas Ähnliches, das stimmt. Ja. Mecker. Hier, TB-Scan-kompatibler Stein, richtig. Wir haben jetzt festgestellt, wo das Mekka der Geocaching-Szene ist. Und das Zentralorgan ist es auch noch. Ja. Das hat nämlich die Hannoversche Allgemeine geschrieben. Ja, wenn nicht, die sind doch da sowieso alle ein bisschen verstrahlt und unterwandert in Hannover. Wer war denn da eigentlich das Mekka? Ich hab das. Das war dieser ehemalige Villa Rübental. Nee. Ja, aber wer ist das Mekka? Ich muss mal eben rüberwechseln hier. Ich habe Kopfschmerzen, deswegen bin ich heute ein bisschen langsam. Müsst ihr jetzt mal mitleben. Wo steht denn das hier, ey? Das steht in einem Artikel. Das ist hier überhaupt nicht vollständig. Region sperrt das Mecker der Geocaching-Szene, die Villa Eichengrund. Die Hannoversche Allgemeine hat das gebildet. Die hat nämlich genau wegen der Einschätzung ist Wahlstimmnummer Villa Eichengrund ist gesperrt worden. Wow. Und dann, wer war noch mal jetzt hier? Also eigentlich ist nur Lost Place gesperrt worden, weil er einsturzgefährdet war. Das war eigentlich, glaube ich, alles, was dabei rauskam. Aber wo steht das mit dem Mecker hier noch? Ich fand es ganz interessant. Ja, das haben sie ganz oben im Titel steht. Das Region sperrt Mecker der Geocaching-Szene. Damit meinen sie die Villa Eichengrund. Stimmt. Und dann habe ich mir noch dazu geschrieben, Zentralorgan. Ich wollte mal gucken, wer das Zentralorgan ist. Das Zentralorgan? Ja, da gibt's ja gar nichts, ey. Also sie haben das gesperrt. Via Facebook den Owner des Caches aufgefordert hat, das zu sperren. Das finde ich auch schon alles sehr. Ja, aber er könnte das, und da, ich fand den, geh nochmal hoch, das fand ich ganz gut, diesen Satz. Damit in die Bergung der Dose ermöglicht werden könne, / straffrei. Stimmt. Ja, übrigens hat auch ein Geocacher die, also das. Ich hatte da irgendwas von Zentralorgan, das finde ich gar nicht wieder. Ich persönlich befinde mich ja nie in Lost Places, aber mir ist es ja nochmal zu. Moment. Das Zentralorgan der Szene im Internet, die Lost Places Homepage. Alter, du. Die Lost Places Homepage. Ich weiß nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Also da bin ich überfragt. Aber da gibt es eine Lost Places Homepage. Das ist der Zentralorgan. Wir haben es nicht gewusst. Was sind wir scheiße? Ne? Wollte ich nur mal so eingestreut haben, dass wir keine Ahnung haben. Das ist aber sehr schlecht beschrieben. Ja, das würde ich auch nicht, das würde ich sofort unterschreiben. Lost Kings oder so schreibt gerade im Chat. Ja, ich denke das auch mal. Das, irgendwas gibt's da bestimmt. Naja gut, dann ist es jetzt das Zentralorgan. Also das war ja so, wo ich dachte, wenn Zeitungen über was berichten, wovon sie so gar keine Ahnung haben, kommt das dabei raus. Ich fand's zum einen ganz gut, dass es ein Geocacher mitgeteilt hat, ja. Der gesagt hat, da steht Wasser im Keller, ne? Das zeigt man ja, das zeigt er dann auch wieder, dass. Und die haben dann festgestellt, dass es baufällig ist. Das zeigt eigentlich, dass man bei Lost Places auch mit allem rechnen muss. Ja, das hoffe ich, dass. Ja. Zum anderen finde ich das mit dem Zentralorgan ziemlich geil. Wenn es wirklich, weißt du, wenn es wirklich diese Seite ist, ja. Weil das Zentralorgan der DDR, weil das neue Deutschland und die Seite liegt ja da auch in der Nähe. Also. Naja. So, ich bin ja eigentlich für dieses Geocacher-Dialog. Ich bin auch in der Gruppe. Ich guck mir das mal interessiert an. Was soll das eigentlich alles? Geocaching Rheinland e.V. Mensch und Natur im fairen Dialog. Also irgend so ein Verein wieder da. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal irgendwo. Und die haben jetzt Geocaching-Fragezeichen, aber natürlich. Nur mal so am Anfang hier, am 25.06. fand im Turmhof in Rösrath das Event Geocaching aber natürlich statt. Die biologische Station Rheinberg hatte eingeladen, um mit Geocachern zu diskutieren, wie die gängigsten Probleme mit Jägern, Förstern, Naturschützern oder Waldbesitzern geklärt bzw. im Vorfeld vermieden werden können. Ja, und so geht's dann weiter. Da geht's um die Gebiete und so. Und ich frage mich mal, das hört sich alles toll an, ne? Aber kann mir eigentlich irgendjemand erklären, was soll da eigentlich letztlich bitte mal rauskommen? Also das geht wirklich an mir vorbei. Also ich finde es ja gut, dass sie miteinander reden, aber mal ganz ernsthaft. Du musst wieder auf den Chat machen. Ach so, ja. Das miteinander reden, das findet ja seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren statt. Und ich frage mich immer noch, was genau soll dabei passieren? Ja, was auch kommt auch da raus. Ich bin leise. Ich. Wieso bin ich leise? Hm. Ja, müssen wir im Leben. Jetzt hören Sie mich gar nicht mehr. Das ist doch gut. Ich weiß es in der Tat, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das war damals so, kamen ja diese ganzen Events, die Geocaching-Szene trifft sich mit den Förster um irgendwas. Das war auch mal eine ganze Zeit lang, wo dann nur diese Events kamen mit dem Förster und wir haben es gesprochen. Ich war auch auf einem, ja. Dann kam, hat auch nichts gebracht, außer sich mal auszutauschen. Dann gab es diese ganzen Vereine, die sich plötzlich berufen fühlen in diesem Bundesland, die nennt sich ja auch noch bundeslandsbezogen, für alle Geocacher zu sprechen, was sie definitiv nicht können. Ja, das ist sowieso. Sie haben noch keine Einflussnahme, sie können uns über die Review das Ding sperren, das kann die Behörde auch. Peng, ich weiß es nicht. Ja, es ist, also ich finde es ja schön, dass da was gemacht werden soll und so, aber ich weiß echt nicht, was das letztlich wirklich bringen soll, keine Ahnung. Ich finde auch so manche Facebook-Gruppen dümpeln so vor sich hin, ja. Also ja, fast alle. Ja. Das sind so zwei, drei Gruppen, wo wirklich was los ist. Der Rest ist doch, entweder kommen irgendwelche Podcasts und Blogs und spiegeln ihre ganzen Inhalte da, weil sie geil finden, dass alle wissen müssen, dass sie wieder was Neues geschrieben haben. Ich frage mich immer, wenn uns einer lesen will, dann abonniert er unsere Seite. Und wenn er uns hören will, abonniert er unseren Podcast. Da muss ich doch nicht ganz Facebook mit zuspammen, mit jedem Scheiß, den ich gerade wieder gefurzt habe. Naja, marketingmäßig ist das besser, aber darum geht's mir gar nicht. Ich finde jetzt so eine Seite, wie du bist ja in so einer Gruppe, Geocaching-Dialog oder wie auch immer. Ja, ja. Ja, was, hä? Was bringt denn das? Gar nichts. Derjenige, der Dialog sucht, wird nicht diese Gruppe suchen, sondern er wird über die Seite gehen und bei 1000 anderen Gruppen landen. Na, ab und zu kommt mal so ein Bericht, was wieder Neues gibt, so ähnlich wie jetzt auch diesen hier. Ich habe immer das Problem, genau wie dies hier mit dem, ist ja schön, dass da wieder ein Verein jetzt irgendwas vereint hat. Jetzt haben sie da gesessen mit irgendwelchen Waldleuten zusammen und haben sich gegenseitig im Kopf gestrichen. Ja. Und jetzt kommt Otto, Normalverbraucher, kennt weder Verein noch irgendwen, geht los und schmeißt sein Cash dann trotzdem ins Grüne. Das ist doch alles, ja, ist nette Versuche, aber kommt da wirklich was bei raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht und ich glaube, es wird auch viel zu hoch angesetzt. Dann sitzen dir sie da wirklich im Wald und treffen sich oder berichten darüber. Dann gehst du in die Recherche und dann siehst du, das ist irgendein Ortsjäger, der da sitzt mit denen im Wald, den sie zufällig kennen. Null Auswirkung für irgendwas. Ja. Also, gab's doch bei Dings auch schon mal irgendwo hier beim Team Rhein-Seelen, hatte ich fast gesagt, beim Camp Rhein-Seelen. Da war auch mal so eine Riesenveranstaltung. Kostet irgendwie 200 Euro, wenn du teilnehmen wolltest. Da haben sie auch viel geredet und ich habe bis heute nichts irgendwas. Ich habe noch nie was Fundamentales gesehen, was dabei rausgekommen wäre. Also irgendein Schreiben, dass man sagt, da dürfen wir jetzt nur noch das und das. Wie soll das auch gehen? Also, wieso ist jetzt der Ton weg? Also wenn Ton weg ist, also, okay, jetzt sagt der nächste, nö, dann ist alles okay. Können wir auch nichts machen. Hast du eigentlich die Aufnahmetaste gedrückt? Ja. Fällt mir jetzt ein nach 2 Stunden. Doch, ich kann ja sehen, wie lange er schon aufnimmt, wollte ich gerade sagen. Es erschreckt mich hier noch. Ist ja egal, sonst hätten wir es auf unserer Live-Aufnahme. Also von daher. Ich finde auch dieses, die sind ja immer auf der Jagd und Hund und stellen sich da aus. Ich bei allem, natürlich kann das irgendwas, aber was bringt es wirklich? Ja, die Jäger werden über das Hobby informiert und dann stehen dann welche und sagen, aber man spricht so von Mensch zu Mensch, sind ja doch nur Leute, ganz normale Menschen. Ja. Aber dann gehen sie wieder auseinander und da hat sich nichts geändert. Ja. Ich finde es auch irgendwie ehrlich, völlig, weiß ich nicht. Vielleicht bringt das auch irgendwas und wir begreifen es nur nicht. Oder es wird nicht veröffentlicht, aber ich glaube. Ja, also nicht. Ich meine, jetzt mal bei unserem Event, der wusste ja auch, was das Hobby ist und er fand das ja auch ganz cool, dass es da irgendwie schon Schutzzonen gibt. Aber ja, das würde er wahrscheinlich vorher auch irgendwie rausgeleitet haben. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ist aber, jetzt haben wir nächste. Die besorgten Bürger zwischen Obermeiselstein und Kierwang. Ah, oh, das ist so peinlich. Im Zentrum der Macht wurde wieder irgendwie ein Cache am ich weiß gar nicht, am Schild oder was gefunden. Aber diesmal war die Polizei ja gut. Ach so, ich sehe gerade eben nochmal zurück, bevor wir zu weggehen. Es gibt da einen Nachbericht zur Jagd und Hunden. Das werden wir gerne verlinken. Dann kann da jeder mal selber nachlesen, was für entscheidende Fortschritte es da gegeben hat. Ach nee, das war es gar nicht, ja. Das wurde irgendwo am Schild oder was, ne? Wurde für eine Rohrbombe gehalten. Am Verkehrsschild. Ja, zwischen Obermeiselstein und Kierwang. Ich sag's nochmal. Da sind also die ISIS kommt hier nach Deutschland und macht einen Anschlag an einem Straßenschild auf einer Landstraße zwischen, ich sag's nochmal, Obermeiselstein und Kierwang. Was mir zu solchen Ortsnamen alleine schon einfällt, ne? Das kann ich dir sagen. Passt auch. Das ist das, was mir echt dazu einfällt. Weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Leute einfach zu viel Fernsehen gucken. Die gucken ihre abendlichen Nachrichten, informieren sich und wenn du die anmachst, dann hörst du Terror, Terror, Terror und das führt dann zu solchen Auswüchsen. Ja, so kann man das auch nennen. Die Leute sind einfach dumm. Also sorry, wer das glaubt, dass da einer, das mündigt den. Das ist auch besser für ihn. Ja. Und dann kriegt er einen Pfleger und der kümmert sich um seine finanzielle Seite und gibt ihm abends was zu essen und bringt ihn ins Bett und dann ist gut. Was ich aber ganz cool fand, weil in Hannover war jetzt vor kurzem auch so, er hat auch einer angerufen, weil er irgendwelche Leute mit einem Koffer, also der hat einen Koffer da irgendwo reingestellt ja. und dachte dann auch einen Sprengstoffattentat. Da ist die Polizei dann hingekommen, hat das kurz gegengescheckt, hat gesehen, ah, es ist ein Geocaching-Ding. Und hat den dann auch informiert und natürlich war auch Polizei da, aber ja. Die haben den völlig entspannt behandelt. Auch, also hier mit einer Rohrpumpe, das ist doch, du willst mir doch nicht sagen, dass die erste Streife konnte die Gefährlichkeit des Gegenstandes nicht einschätzen. Ja, die hätte ich gleich mit entlassen. Was wird es wohl gewesen sein? Das wird entweder so ein Wasserschild hinten mit dem Dings, wo du das oben abnimmst, wo... Also ich sag mal, wenn das jetzt am Rathaus Hamburg ist, kann ich das alles verstehen, aber zwischen, ich sag's nochmal, Obermeiselstein und Kierwangen, also Namen, die man förmlich täglich hört, ja. Da wird wohl kaum irgendwas leben, was sich umzubringen lohnt, ehrlich. Also. Ja doch, die Kühe und damit die unsere Volkswirtschaft schaden. Ja. Die also Kühe in die Luft gesprengt, so einfach sieht's aus. Es ist einfach... Ja, also ich wollte es einfach mal so eingestreut haben. So, den nächsten hast du gefunden. Ja, ich bin jetzt gerade hier bei was anderes. Ich bin gerade hier. Du hast gefunden, dass Australien um 1 Meter verschoben wurde. Ja. Das habe ich irgendwo auf Facebook oder so, glaube ich, gelesen. Ach so, ich wusste nur gerade den Link. Ja, das ist der die richtige Link. Interceptor. Geocaching Rücken zum Versteck aus. So, jetzt hier wieder drauf. Ja, das ist, das war einfach mal so eine Mitteilung, die irgendwo aufgeschnappt wurde. Dass Australien jetzt neu vermessen wurde, es geht ja Link nicht hier. Also diese OneNote-App ist aber auch irgendwie für den Arsch. Ja, aber nur auf Apple. Also bei mir hat die noch nie ein Problem gemacht. Wo hast du auf? Das auf Nachrichten Yahoo kam das. Ah. Oh, das genau, ist ja um ein Einklang mit den globalen Navigationssystemen zu sein, wird Australien seinen Längen- und Breitengrad überarbeiten. Na, dazu gehören, derzeit sind die Angaben um mehr als 1 Meter unpräzise. Okay, 1,80 Meter steht hier. Ja. Unglaublich. Und du wunderst dich, warum du in Australien keinen Geocache findest. Ja, von über 1,80 Meter daneben unpräzise. Das willst du dann auch machen. Also das ist ja das Allerletzte. Dass das noch keiner aufgeschnappt hat. Ich würde jetzt sofort hier es gibt doch sonst immer 3 Millionen Nodes und Needs archived. Ich würde mir jetzt australische Caches raussuchen. Alle australischen Caches, die Koordinaten sind doch einfach scheiße. Ja, schreiben, können sie mal besser einmessen oder so. Den Gag hätte ich gemacht. Stimmt, das hätte sich gelohnt. Sieht man eigentlich bei Logs auch, welcher Cache das ist? Nee. Riech jetzt hier nicht so raus. Ah, da muss Interceptor jetzt wieder tätig werden. Ja, ich kann ja draufklicken, oder? Ach nee, das ist nur nee, in sich gesperrt. Nee, ist ja nur ein Bild. Stempelloks. Es ging. Es gibt den Cache, der heißt Brötchentüten-Navigation. Ist ein Mystery. Also Brötchentüten-Navigation. Genau. Ich weiß nun gar nicht, was mir diese aktuellen Log-Einträge sagen sollen. Dann hat er auch noch Antwortmöglichkeiten aufgeführt. Er hat es eigentlich witzig gemacht. Man muss, ja, genau, er hat das ein bisschen ins Alberne gezogen. Wie hieß er? Hast du den Namen schon gesagt? Bastel. Geschrieben hat er Waldohreule 27. Ja, Leute mit Ziffern. Leute mit Ziffern im Neck, ich sag's ja immer wieder. Es kam auch keine Antwort drauf. Ich habe nochmal bis zuletzt das Ding auf Watchlist gehabt. Also er hat echt einen neuen Logbuch offensichtlich reingetan in seinen Cache. Und dann sind 5 Leute gekommen und haben gestempelt. Und das muss man dann echt gesehen haben. Die haben diese Stempel tatsächlich auf 3-4 Seiten verteilt. Ja. Und zwar quer, so dass also jedes Mal auch mindestens 2 bis 3 Log-Einträge eingetragen waren. Er schrieb dann auch, also ich weiß nun gar nicht, was mir diese aktuellen Log-Einträge sagen sollen. Antwortmöglichkeiten. Antwort A. Alle 5 Teams waren zusammen vor Ort und haben von lauter Freude über das Finden der Dose gar nicht darauf geachtet, wie viele Seiten zwischen ihren Einträgen frei sind. Antwort B. Es waren nur ein oder zwei Teams vor Ort und der Rest wurde eingestempelt, weiter hinten, damit es nicht auffällt und sie loggen können, wann sie wollen. Man muss ja seine ununterbrochene Statistik weiter fortführen. Das halte ich sogar für am realistischen. Antwort C. Mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Ach, ich find's zu geil. Du kannst aber man kann direkt auf diesen Logtext verlinken, da steht nämlich oben eine Nummer. Ja, ich habe hier so eine Lognummer, die ist GLP00GQQ. GLP00GQQ, wer das mal nachlesen möchte. Oder das Foto sich anschauen, weil das Foto ist das eigentlich der eigentliche. Wollte ich gerade sagen, das ist schon großartig. Oder wer auch mal gerne nachgucken möchte, wer das eigentlich war. Ich finde, lohnt sich auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier ist ja auch das. Ah, wir verlesen sie mal nicht. Das sollen die Leute, dann die Mühe sollen sich wenigstens noch selber machen. sieht also echt witzig aus, das Foto. Da sieht man wieder, also sorry, aber was für Arschkarte unterwegs sind. Ja, aber wenn du nur so einen großen Stempel hast und das Logbuch ist nur so klein. Ja, aber warum machen dann 5 Leute auf 3 verschiedenen Seiten ihre Stempel rauf? Was soll denn so? Also man muss, hat man nicht mal, nee, das kostet ja mehr Zeit, als wenn ich alle auf der ersten Seite stempel. Das Logbuch wird weitergereicht. Peng, peng, peng. Keine Ahnung. Man hat doch nicht immer so viel Zeit am Cache. Ja, es ist einfach peinlich. Also wer das mal sehen will, da kann man wunderbar sehen, wie peinlich manche Menschen sind. Und was anderes fällt mir dazu auch nicht ein als peinlich. Alles andere würde beleidigend sein. So, wir kommen aufs Ende zu. Wir haben noch einen Cache hier. GC4AWTC, also GC4AWTC, 100 Events, hat Alsterdrache hier in Hamburg gelegt. Er war schon mal schon gut für so ein bisschen umstrittene Challenges, aber ich fand, die Aufregung habe ich hier nie verstanden. Er wollte halt, dass man mindestens 100 Events besucht hat, bevor man diesen Cache machen kann. Weswegen du auch immer irgendwelche Leute beim Events hattest. Ich muss gleich wieder weg. Ich fand die Auswirkung des Caches auch scheiße, aber grundsätzlich habe ich da nie, also ich fand es jetzt nicht schlimm, dass er diese Challenge gelegt hat. Da gehe ich da halt nicht hin, wenn ich die nicht machen kann. Wie gesagt, Challenge geht nur im Baum oben irgendwo. Und nur hat er die dann irgendwann temporary disabled. Genau, weil da Probleme waren. Genau, weil die Dose nicht in Ordnung war oder so ähnlich. Oder das Logbuch ziemlich hin war oder so. Und hat sich dann aber nicht mehr so sehr darum gekümmert, weil er ja seine Karriere beendet hat bei Groundspeak. Das klingt so absurd. So, und jetzt kam dann der Erste. Und dann haben sie ihn wohl angemeldet und gefragt, ob sie trotzdem loggen dürften, weil sie das Logbuch ausgetauscht hätten. Aber erst im Nachhinein haben sie ihn angemeldet. Nee, weiß ich nicht. Sie haben ihn angemeldet und er hat die Mail, es schreibt er ja selber, er hat darauf geantwortet. Genau. Und er hat es gesagt, nein, er macht es nicht. Sie dürfen nicht loggen, genau. Er tauscht das Logbuch fertig. Genau. So. Und dann haben sie es trotzdem gemacht, glaube ich, schon gleich. Wenn das dann mal öffnet. Und dann kam, ja, bei mir ist es. Also. Und dann kam. Hat er sich mal so richtig ausgekotzt. Und das finde ich auch so herrlich. Ja, er hat sich echt aufgeregt. Kann man jetzt diskutieren, ob man das so schreiben muss oder nicht, weil er wohl ziemlich geladen war. Es ist aber nichts Beleidigendes drin, sondern er hat nur sehr, sehr deutlich gemacht, dass er das doof findet, dass einfach einer ein Logbuch tauscht, das ihm gehört. Und sorry, da hat er recht. Da haben sich viele drüber aufgeregt. Ja, können sich nicht. Das hat er einfach mal recht. Ja, ich finde es auch. Logbuch auszutauschen, ohne den Owner zu fragen. Das geht, ist nicht okay. Ja, außerdem machst du es nicht, wenn du eine Mail hinschickst und er dir das auch noch sagt, dass er das nicht möchte, dann machst du das recht nicht. Ja, das ist nochmal doppelt dämlich, ehrlich. Und kommt immer, wenn die wollen ihm ja nur helfen, ja, ist alles scheißegal. Es ist letztendlich, Fakt ist, seine Dose, sein Logbuch, er will das nicht, Ende jeder Durchsage. Also kann man noch so viel diskutieren, ändert nichts daran, dass das okay ist. Ich finde es auch. Ja, er hat sich ein bisschen sehr aufgeregt. Er schreibt, ich bin fassungslos, was ihr euch dafür ein starkes Stück erlaubt hat. Echt unglaublich. Und dann auch noch das Ganze trotzdem online als Fund zu loggen, nachdem du meine Mail gelesen hast, dass ich in solcher Fremdwartung nichts halte und ich mich selbst kümmern werde, schießt echt den Vogel ab. Mit meinem Segen loggt hier nur noch einer. So, und das, nämlich MyBox. Ist das der sich bei unserem Event aufgeregt hat, wenn ich gesagt habe, was beim 40. passiert? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat er sich halt aufgeregt. Ja, aber mit keinerlei Beleidigung, nichts. Na, ich finde, er hat zwei Dinge ganz gut erreicht. Zum einen war er natürlich wieder gleich mal in den Facebook-Gruppen präsent, ja, aber völlig zu Recht. Zum anderen hat er auch mit diesem Text natürlich dafür gesorgt, dass die Leute sich jetzt einfach doof vorkommen würden, wenn sie locken würden. Ja. Und ich so geb, muss ich, es auch sein. Ich gebe ihm wirklich, also wir sind nun wirklich, ich bin bestimmt nicht sonst auf seiner Seite, aber in diesem Fall, das kann sich einrahmen, das ist absolut okay. Wie gesagt, nicht, vielleicht nicht ganz so aufregend, aber insgesamt völlig okay. Und dann, was ich viel peinlicher finde, dann hinterher, oh, lieber Alex, ehrlich gesagt, finde ich deine Reaktion sehr überzogen, bla bla. Ja, mir tut es ja auch leid. Eigentlich wolltet ihr nur auch noch long, hör doch auf mit dem Gesammel, ehrlich, sorry, aber die Aufregung, die dürft ihr ihm schon gönnen, wenn er vorher extra sagt, er will das nicht und ihr macht das trotzdem. Sorry, dann müsst ihr damit leben, dass er mal so aus der Hütte kommt. Also ich kann ihn echt verstehen in dem Fall. Ich finde eher die Loks danach ein bisschen peinlich, die jetzt versuchen, das so richtig in diese Richtung zu ziehen. Ja, aber es war ja nicht so gemeint. Ist der Alzerlasse der Doofe, weil er sich so aufregt. Nee, ist er nicht. Nö, ist er, nee, es wird ja auch was vorgefallen sein vorher. Ja, eben. Und selbst wenn nicht, in dem Fall, nein. Da seid ihr die Doofen, wenn ihr ihn jetzt, ihr wollt ihn jetzt diskreditieren, so nach dem Motto, oh, guck mal, wir sind lieb und wenn du dich so aufregst, na gut, dann logge ich den halt nicht, ist ja in Ordnung. Sie wollen ihm eigentlich nur auf geschickte Formulierungen, wollen sie ihm jetzt so dastehen lassen, als wenn er da jetzt ein Arschloch ist. Ist er nicht. Weil er hat, nö, und ist er nicht. Und außerdem regt er sich ja nur, er regt sich ja nicht auf aus heiterem Grund, sondern er regt ja sich ja auf, weil das Ding gelockt wurde und er hat die Loks gelöscht. Ja. So einfach. Und diesen Logs stand wahrscheinlich nicht drin. Ach, hier, und wir haben super. Da stand das nämlich was ganz anderes drin. Ja, schön gefunden, wie auch immer. Ja, genau. Und zu was das, also da gebe ich ihm auch absolut recht, weil ja, ich hatte, was? Dabei am Rande nochmal. Wenn ihr wissen wollt, warum sie trotzdem alle so geil auf den sind, sie zu loggen. Na klar, es sind 5, 4,5. Ach so. Kann man sich natürlich wieder einen drauf runterholen, weil der für die Statistik ist der natürlich wieder Gold wert. Ja. Aber wie es eigentlich so läuft, das habe ich mit dem Log-Eintrag GLNJKYYER mal gesehen. Das ist ein TB-Hotel, was irgendeiner mal abgeschmissen hat. Hinten am Pfosten, auf der A7, wo sie alle hinscheißen, eine Dose hingelegt. Einfach so, ja? Ja. So, dann irgendwann mal DNF. Ich war da auch nicht gefunden, DNF, ja? Da habe ich den natürlich auf der Watchlist. Der ist doch zu jetzt, oder nicht? Nee. Ist das nicht der, wo ich in den NA gelockt habe? Keine Ahnung, nee, ich glaube nicht. So, und jetzt kam, dann kam nämlich folgender Log-Eintrag. Auf dem Weg nach Hamburg, hier gehalten und erst eine Weile gesucht, bis ich die ganzen DNFs sah. Oh, na, schrecklich. TB-Hotel, viele DNFs, was macht man? Okay, ich habe jetzt keinen NA gelockt, ne? Ja. Weil, ja, erstmal DNF. Also, was macht er? Also zurück zum Auto gegangen. Eine Dose, Größe Mikro, samt Logbuch geholt und diese am Eckpfosten platziert. Ich hoffe, dass es auch im Interesse des Owners, dass es hier weitergehen kann. Ja, natürlich ist es im Interesse des Owners, weil der nämlich überhaupt keinen Bock hatte, diesen Geocache zu pflegen. Wollte ich gerade sagen, deswegen pflegt er den auch so lange nicht, weil das sein Interesse ist. Und dein Interesse ist nicht, dass dieser Geocache weitergeht, da gibt's 3 Millionen. Wenn du aus einem TB-Hotel einen Mikrocache rausholst, geht's dir einfach nur um deinen Fund zu rechtfertigen, den du nicht mehr so locken konntest, weil 3 Millionen oder 3, 4 DNFs vorher waren. Und es schon komisch ist, wenn es dann plötzlich wieder jemand findet. So ist es. Mann. Also ich dachte, das wäre nämlich, ich habe auch gerade ein Vogelhaus irgendwo an der Autobahn gehabt, in diesem Urlaub war das. Und den habe ich in NA gelockt. Da war alles rundherum zugeschissen, der Owner war schon Monate nicht angemeldet, das Logbuch, alles war überfüllt. Und ich habe gedacht, nee, jetzt lockst du NA, irgendwann reicht's dann einfach auch mal. Ja, Brummitreff trifft's, ja. So in der Art. Nee, mit Brummitreff meint er, weiß ich nicht, ob du da überhaupt schon gecached hast. Ja, ich meine den Brummitreff. Den kennst du noch? Ja, ja, den kenne ich. Wo die Dosenfischer damals drüber berichtet haben? Ja, aber das ist Doppeldürl, ja. Den Cache kenne ich. Der war ja immer nur da, als die Dosenfischer da waren. Ja, sonst war er nie da. Genau. Andererseits ist das aber auch wirklich, das ist... Ich habe mich damals schon gefragt, als ich da ankam mit diesen Koordinaten, ich denke... Da musst du so einen Hang rauf. Du siehst von unten alles und du läufst einfach nur durch Papier. Ich habe gedacht, welcher komische Kauz legt denn da ein TB-Hotel? Ja. Gibt's 1000 andere Möglichkeiten? Muss da überhaupt ein TB-Hotel hin? Dann war das Scheißding auch noch weg und dann legt da jemand, läuft da hoch ein Paddling. Und jetzt wird's natürlich immer gefunden und jeder beschwert sich, dass es als TB-Hotel ja, keine Mikros oder keine Coins reinpassen. Und als Owner, da sehe ich auch wieder den Owner, da sehe ich mal, was für Leute so Geocaches sehen. Der cacht einfach nicht mehr. Nee, das ist ja erst vor kurzem, das ist gar nicht so alt. Das ist vor kurzem erst gelegt worden. Der hat das Ding einfach hingeschmissen und fertig. Kümmert sich um die Mails nicht. Nö. Immer dasselbe. Kettenbrief in modern, was habe ich da denn aufgeschrieben? Im Ruhrgebiet in Essen, wohin her, da musst du mir mal helfen. Rasp. Nee, das, wovon ich rede, das ist hier an der 7. Das ist hier oben bei uns. Das ist in der Nähe von Galsdorf. Gerade, wenn das die Frage war. Wer macht denn noch Rastplatz-Caches? Ich. Ja, ja. Ich mach die immer noch. Ja, siehst du hier? Mr. Stringer hat hier diesen meinen empfohlenen Geocache gemacht. Ich sag ja, da unten. Diesen Umweg sollte man machen. So, ja, da muss ich mich noch kurz rauskitzeln. Modern hatte ich mir aufgeschrieben. Ach, das war dieser Schwachsinn, aber da habe ich gar keinen Link, nichts mehr aufbewahrt, komischerweise. Wo man irgendwie, da zahlt man was ein, weiß nicht, sogar in Hamburg, und dann sucht man nach 50 Euro, kann man dann finden. Ach, das war Geo Money, da hast du den Geo Link. Money, genau. Der ist hier unten. Finde ach, versteckte. Ja, habe ich, aber ich habe ihn hier in der Übersicht drin. Genau, Geo Money. Geo Money, also. Hast du da den Link, wie er heißt? Geomoney.org oder was ist Geo, das? Geo-money.de. Die Schatz suchen einen Geldschein in Hamburg. Schau dir den Money-Ort in Hamburg in erhaltet GPS-Koordinaten. Zieh dir Outdoor-Klamotten an. Ja, in Hamburg. Passt auch. Genau. Und begib dich auf Schatzsuche. Kommst du als Erster an, wirst du den Schatz in Form von Bargeld mit nach Hause nehmen 50 dürfen. 50 Euro, glaube ich, waren das, ne? Genau. Genieß die Natur, erlebe ein spaßiges Abend und gewinne Bargeld in Höhe von mindestens 50 Euro. Für nur 2,99 pro Schatzsuche. Also genau. Du zahlst 2,99 pro Schatzsuche. Und kannst dann 50 Euro gewinnen, wenn du schaffst. Ist doch Neppschlepp, oder? Ja, na was denn sonst? Guck mal, da gibt es Schatzsuche 2 am 3.9.16 um 15 Uhr in Barmbek Süd. 50 Euro gewinnen. Ja, okay. Weißt du, wie ich das machen würde? Ich würde diese Seite hier aufstellen, meine Freundin dann immer zu den Koordinaten schicken, die dann zufällig den FDF haben und tatsächlich auch einen 50 Euro Gewinnschein rausziehen, um noch mehr Leute da ranzuziehen, die mir da das Geld reinschmeißen. Also ich weiß es nicht. Kettenbrieffunktion ist das, was da gemacht wird, nichts anderes. Wirkt für mich ein bisschen komisch. Beziehungsweise 0180 Nummern. Ja. Also gibt's, wer sich angucken will, geomoney.de. Und das Schlimme ist, es wird da auch genügend Leute geben, die das machen. Ja. Da gehe ich von aus. Ich nicht. Dann haben wir's. Ja. Besondere Caches habe ich diesmal nicht, die habe ich ja im letzten Podcast genannt da und danach kam jetzt auch nichts Besonderes mehr. Ich habe 2 Runden gemacht, über die zweite, die habe ich heute in der Lüneburger Heide gemacht, da werde ich einen Artikel schreiben, die lohnt sich nicht so wirklich. Ja, folgt mal, Fabian, wir sind in eine dunkle Ecke gelockt und Handy weg. Oh. Ja, das Impressum ist schon ein bisschen komisch, ne, oder? Kontakt geomoney@gmx.de. Ja, GMX-Adresse ist dann selber, ja, aber die wissen, das ist nichts, die haben ja kein eigenes Kapital, dass sie da reinpacken müssen. Nee, das überweist du ja vorher, die 2,99. Gott, jetzt lässt du mich hier keine Themen mehr und lässt mich hier alleine versauern. Ja, alter Mann, da muss man mal, du hast ja den Chat noch, ich bin gleich wieder da. Genau, was könnte ich euch denn jetzt noch empfehlen? Ich könnte euch noch empfehlen, wenn ich in meine Notizen reinkomme, zum Thema Pokémon Go von Daniel Suarez. Der hat so eine verschiedene Romane geschrieben und unter anderem Dämon heißt, ich glaube, der erste ist in mehrere Reihen. Das solltet ihr euch mal durchlesen. Da geht es um Gamification oder wie steuert man Menschenmassen von A nach B. Und das mal im Kontext von Pokémon Go lesen, ist sehr interessant auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, weil ich gerade sehe, Urininkontinenz ist eine Krankheit. Er hat ja echt eine 1,5 Liter Flasche Wasser während dessen hier so weggeschlürft und Tee. Klar, dass das jetzt raus muss. Ansonsten fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Ich kann noch mal auf, das fand ich ganz interessant, schrägstrich.de war in unter anderem im Tallinn, wo er auch der Halfer war, und hat darüber einen Reisebericht geschrieben, der sich nennt ein Mega 5 Länder, 11 Tage, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 Und dann noch ein Fazit. Fand ich mega interessant, das zu lesen, weil er sich halt nicht nur auf Geocaching konzentriert hat, sondern auch ein bisschen über die Gegend so schrieb. Und ich habe es eigentlich mit Begeisterung gelesen. Zusätzlich habe ich von Halfor die Fotos gelesen und bereue es jetzt so ein bisschen, da nicht gewesen zu sein. Vielleicht nicht hier 5 Länder in 11 Tagen zu machen, das klingt auch ein bisschen stressig, aber da nach Tallinn mal zu fahren, zu einem Mega, das wäre eigentlich auch genau mein Ding gewesen. Interceptor hat es schon wieder rausgeholt, perfekt. Ja, die Frage, die wir uns hier, das Zwucker stellt ja gerade die Frage mit dem Interceptor, ist ja super schnell mit seinen Links. Jürg war ja jetzt da bei Interceptor, hat ihn kurz gesprochen oder hat mit ihm, ich glaube, ihr habt zusammen gegessen oder gegrillt oder irgendwas im Schnitzelhaus, hat er, ich glaube, erzählt und konnte bestätigen, dass Interceptor ein Mensch ist. Ich persönlich glaube ja, das Equipment ist irgendwie mit der NSE verbunden, weil wir reden kurz drüber. Er wusste nicht, er hat keinen Zugriff auf unsere Notizen und haut mal eben so schnell die Links da so raus. Ne? Also ein Roboter. Was ich jetzt noch gerade nochmal erwähnt habe, siehst du da drin, ich habe nochmal auf den Human hingewiesen und nochmal auf /.de, komische Domain. Der hat war in Tallinn mal mega und hat dann noch 5 Länder in 11 Tagen gemacht, hat einen Reisebericht geschrieben. Fand ich super interessant. Weil ich stehe irgendwie so ein bisschen auf Reiseberichte. Ich lese mir das auch bei Vielvibe immer gerne durch, wenn sie irgendwo ist. Wenn es mich interessiert, finde ich auch immer ganz interessant. Geht aber immer vorbei, ehrlich gesagt. Nö, wenn es auf so einem Weingut ist oder so. Ich muss das immer selber ausprobieren. Das ist immer. Ja, aber ich nehme das dann immer auf und probiere das eventuell auch selber aus. Also ein paar Hotelempfehlungen habe ich mir da schon mal angetan. Inkontinenz macht eine Krankheit. Das ist erst das Problem, auch die Kopfschmerztabletten. Ich kriege immer Magenprobleme, wenn ich Schmerztabletten nehmen muss. Nee, ich habe dich schon verteidigt. Ich habe gesagt, du hast ja eine 1,5 Liter Flasche Wasser leer gemacht, Tee, ja, was zwischendrin also ja, so gesprudelt hat. Meine Kopfschmerzen sind weg. Ich glaube, ich muss nur sappeln, dann gehen die Kopfschmerzen. Echt? Nee, meine sind trotz der Tablette nicht ganz weggegangen. Also ich glaube, ich war heute in der Heide unterwegs, hatte ich ja gesagt, 9-10 Kilometer. Gott sei Dank war ich um 10 Uhr durch. Ich habe nichts, niemanden gesehen, kein Rentner, nichts. Bis am Ende, da kamen wir zwei entgegen. Aber ansonsten haben die offensichtlich alle noch gefrühstückt und so. Ja. Also das war richtig, richtig schön. Wollen wir noch einen Service für unsere Live-Hörer hier anbieten? Was denn? Ist gerade Halbzeit im Bundesliga-Eröffnungsspiel. Bayern München führt 2-0 gegen Werder Bremen. Nein. Ja. Das ist ja nichts Überraschendes. Nö. Ja, ansonsten haben wir alles durch, oder was? Die haben alles durch. Die verlassen auch schon alle den Chat. Ist auch lange. Verlassen schon? Ja, das ist ja auch okay, um Gottes Willen. 2:24 ist jetzt wieder sehr lange heute dafür, dass wir eigentlich beide nicht so fit waren. Von daher. So, machen wir jetzt mal einen kurzen Abbinder. Bedanken uns für alle. Die Vorausschau, müssen wir kurz, also nächsten Monat wieder live oder was, wie wollen wir es machen? Ja, ich denke schon. Ach, im Moment live ist im Moment besser. Draußen müssen wir uns sowieso nochmal irgendwie überlegen, was wir überhaupt machen wollen. Wir machen noch den großen, schweigende Mehrheit, Nahrungs-Überlebens-Package-Geschmackstest. Oder irgendwie sowas. Da habe ich voll Bock drauf. Aber viel wichtiger ist, wie wir es technisch mal machen, dass es besser wird mit dem Laut-Leise. Stell dir mal vor, so, wir bauen uns so eine Bank hin, dann nehmen wir 5 solche Fertigmenüs und dann testen wir die. Ja, irgendwas kriegen wir hin. Aber auf jeden Fall, nächstes Mal wird, denke ich mal, nochmal erstmal live geben, bis wir uns das überlegt haben, was wir noch machen. Hey, ich habe mir in der Ostsee nicht die Birne verbrannt, ich habe mir was anderes verbrannt. Kann jetzt nicht sitzen. Keine Details. Wir wieder wissen, wer das kleine Zäpfchen von den Bayern trägt. Ja. Also nee, nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder live geben. Oktober weiß ich noch gar nicht, müssen wir mal gucken. Terminplanung machen wir gleich, geben wir immer frühzeitig bekannt. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Ich denke auch, ne? Haben wir alles heute. Jetzt müssen wir es auch nicht melodramatisch machen. Nee, eben. Bedanken euch bei uns. Ich muss noch wieder hier schon mal den Cursor rüberziehen. Fürs Unterhalten, viel Spaß. Ja, dass der Chat doch so umfangreich war, trotz des warmen, guten Wetters. Ja, guck mal, stell den ganz sogar zweimal drin. Wow. Das sind immer noch 15 Leute drin, das ist immer schon wieder beeindruckend. Du musst sie auch rausschmeißen, musst echt sagen, kommt nichts mehr jetzt. Ja, genau, ne? Jetzt kommt nichts mehr. Ich mache jetzt hier gleich dicht alles. 1000 Mikes ist jetzt aus. Zack. Und jetzt kommt noch Mixer aus und dann wünschen wir alles Gute. Jetzt habe ich alles aus. Hast du jetzt alles aus oder nimmst du nur auf? Er nimmt noch auf, aber also, jetzt also live sind wir jetzt raus. Das hätten wir auch noch mal besser machen können, aber wurscht. Ja. Weil die hören es ja dann nicht, wenn du es wegklickst. Na doch, ich habe ja gesagt, jetzt 1000 aus und habe es dann erst auf End gedrückt. Also doch, da habe ich ein bisschen drauf geachtet. Ja, der Abbinder ist ja immer schwierig. Ja, ich finde, wenn du so die Themen durch hast, da bist du auch irgendwie mal kaputt, finde ich. Ne? Also ja, also heute sowieso, ich habe wirklich, also jetzt ist mein Kopf, der dröhnt auch. Also das ist, für heute ist das echt genug. Ich schlafe heute wieder im Zelt. Ich habe Streit mit meiner Frau, nein. Ich hab Krümel gezeigt, wie es. Die wollte immer mal zelten. Ich weiß gar nicht, wie sie drauf. Ach so, weil die Prinzessin auch zeltet. Ich vorgestern das Zelt aufgebaut. Letzte Nacht drin geschlafen mit ihr, fand sie mega geil. Und jetzt schlafen wir diese Nacht auch nochmal drin. Um das Thema dann zu lassen. Bei dem Wetter auch nicht das Schlechteste. Nee, das ist in der Tat so. Ach, der speichert noch hier. Ich wollte noch mal so einen Beitrag schreiben, aber ich habe den erstmal gelassen, über den wir gesprochen haben. Ich wollte ihn jetzt nicht danach schießen, dann bist du immer auch wieder in so einem. Welchen? In so einem Kontext. Ja, werde ich jetzt nicht sagen. Wir sind ja noch live drauf. Wir sind ja irgendwo. Ach so, drauf. Ja, wir machen jetzt Stopp. Ja. Jetzt ist hier auch dicht.